Ja? Was ich kann damit richtig Musik machen. Ach, Mundharmonika oder was? Pass auf. Mi, mi, mi, mi. Nächstes Mal sehen Sie Steffen bei Das Supertalent. Wenn der eine da mit der Mundharmonika gewinnen kann, dann kann ich das schon lange. Das ist klar. Spielen wir mal besser das Intro. Ja. Das Intro. Unser neues Intro, das bald kommt. So, nee, aber das ist tatsächlich Teil meines Themas heute, weil ich möchte zum Einstieg ein bisschen über Nostalgie reden. Oh, Nostalgie. Nostalgie, das, was man mit so Ende 20 so langsam eigentlich mal so hinter sich gebracht hat oder entweder noch oder noch voll drin steckt. Und zwar... Jetzt ist da Schokolade an dem Ding dran. Kixi. Eines Tages, noch vor so gar nicht so langer Zeit, sagte meine Oma nämlich neulich zu mir, Steffen, du hattest doch als Kind mal diese Mundharmonika. Und ich sag, ja, die war so blau, oder? Meine Oma sagte, ja, weißt du, was ist? Ich sag, nein, die habe ich wiedergefunden. Und ich sag, hä, wie hast du wiedergefunden? Ich dachte, die wird damals verschwunden oder keine Ahnung. Und dann sagte meine Oma, nein. Meine Uroma wäre nämlich damals immer hingegangen, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Und da bin ich nämlich immer durch die Wohnung von meiner Oma gelaufen und hab gemacht. Deine Oma wird das geliebt haben. So kann man es auch sagen. Denn eines Tages, in einem unaufmerksamen Moment, den ich hatte, nahm sie die Mundharmonika mir weg. Ich hatte es nicht mitbekommen. Legte die Mundharmonika hinter sich auf den Sessel, saß da also den ganzen Tag drauf. Ich, wo ist meine Mundharmonika? Habe ich wohl vergessen? Verloren? Keine Ahnung. Dann bin ich da wahrscheinlich drüber weggekommen am nächsten Tag oder keine Ahnung. Abends ist meine Oma dann hingegangen, hat die Mundharmonika in ihren Rock getan und bei sich in die Schublade gelegt. Oh. Dementsprechend ist diese Mundharmonika, als ich ein kleines Kind war, irgendwann mal verschwunden. Ich habe, glaube ich, noch 2 oder 3 Tage gesucht und weil damals immer alles hieß, ja, Steffen, wenn du seine Sachen nicht besser aufpasst, selber schuld. Ne? Bis meine Oma nämlich sagte, ja, deine Mutter Monika, die liegt noch bei Uroma in der Schublade. Und Uroma ist aber auch schon seit 10 Jahren tot. Das heißt, dieses Ding ist also wirklich ungefähr, wahrscheinlich älter, 20 Jahre alt. Und ich habe mir das dann auch mal genau angeguckt. Das kommt nämlich aus dem Mickey Mouse Magazin. Da ist also wirklich hier so ein Mickey Mouse Symbol abgebildet, Disney. Ich weiß nicht warum, aber dieses Ding hier ist von Bontempi und das ist ein relativ bekannter und auch sehr guter Instrumentenhersteller. Leider habe ich das Gefühl, dass sie alle halben Töne hier rausgenommen haben. Das heißt, man hat hier sozusagen nur die weißen Tasten am Klavier, was das Spiel ein bisschen schwierig macht, aber im Zweifelsfall kann man ja auch noch machen. Oh. Soviel zum Thema Nostalgie. Nein, ich habe noch was zum Thema Nostalgie. Jetzt kommt noch mehr. Es kommt noch mehr Nostalgie, nämlich dieses Buch. Alf auf Tour. Und zwar gibt's im Leben eines Nerds so Momente, wo er sich an die Vergangenheit erinnert. Definitiv. Du kennst das. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit, also es mag so 1,5-2 Wochen gewesen sein, lag ich abends in meinem Nerdbettchen und habe an Nerdsachen gedacht und habe mich an ein Buch erinnert, was ich damals als Kind hatte. Ungefähr zur gleichen Zeit wie diese Mundharmonika. Spätestens jetzt hören alle Leute auf, unseren Podcast zu hören, weil sie dein Mundharmonika-Spiel nicht mehr hören können. Spiele ich nicht schön Mundharmonika? Ich kann das nicht beurteilen. Wo hast du es denn gelernt? Mundharmonika spielen? Also beim Supertalent womöglich. Jedenfalls habe ich mich erinnert, dass ich damals ein Comicbuch hatte mit Alf-Geschichten drin. Und wie man als Nerd mit Computeraffination ja auch immer gerne ist, geht man dann bei Amazon und tätigt Impulskäufe. Das heißt, man hat einen fixen Gedanken und kauft dann einfach Irgendwas! Ich muss es haben, Nostalgie, ganz egal. Jedenfalls habe ich mich dann so ungefähr 2 Minuten informiert, was es denn so für Alf-Bücher gab aus der Zeit. Und habe dann wirklich tatsächlich als häufigsten Treffer dieses Buch bekommen. Und ich habe das Bild gesehen und ich dachte so, das kommt mir jetzt so überhaupt gar nicht bekannt vor. Das ist irgendwie so, aber das muss das sein, weil das war das am häufigsten angebotene Buch und das muss ich damals auch verkauft haben, wie geschnitten Brot. Und da habe ich gedacht, komm, ne, guck's bei Amazon, was es kostet. Mhm. 1 Cent. Ja, ich glaube, das habe ich gerade noch über. Versandkostenpauschale 3 €. Ja, so eine, was ist das, 3000-prozentige Preissteigerung, aber egal. Ne? Habe ich also dieses Buch für 3 € und 1 Cent käuflich erworben. Einige Tage später hatte ich dann einen kleinen Umschlag im Briefkasten und wie der kleine Nerd ja auch mal so ist, reißt er freudig den Umschlag auf, öffnet das Buch und es kommt ihm nichts davon bekannt vor. Ich habe dieses Buch aufgemacht und habe gedacht, zur Hölle, das ist das nicht. Das ist was ganz anderes. Oh Mann, wie blöd. Und habe wirklich mich geärgert über mich selber, dass ich mich nicht vorher informiert habe, aber so dann, ich sag so 3 €, ja gut, ist halt jetzt auch für ein sehr altes Buch und das ist ungefähr, das ist von 1989, das heißt, es sind so 25 Jahre, ne? Mhm. Für 3 €, mein Gott, das sind Flohmarktpreise, ne? Also für den Flohmarkt hätte ich vielleicht noch 50 Cent dafür bezahlt, aber wo ich dann gedacht habe, komm, dann zahlst du halt Lehrgeld. Und ja. Genauso wollte ich mich eben auf diesen Beitrag ursprünglich auch vorbereiten, wo ich dann gesagt habe, boah, wie blöd. Und weil es gibt hier, gab in diesem, oder in meinem damaligen Buch einfach diesen Spruch, den Alfred irgendwann sagt, wo er dann sagt, Katzen sind gelb, Katzen sind blau, am besten schmecken sie mit Kabeljau. Und da habe ich einfach gedacht, komm, dann liest du das Buch halt und kam dann irgendwann zu der Seite, an der Alf sagte, Katzen sind gelb, Katzen sind blau und besonders lecker sind sie mit Kabeljau. Oh. Und dann habe ich angefangen, weiter in dem Buch zu blättern. Und je weiter ich blätterte, desto mehr Bilder davon kamen mir auch tatsächlich bekannt vor. Bis ich dann tatsächlich gestern Nachmittag festgestellt habe, das ist doch das Buch, was ich damals hatte. Cool. Und das Cover ist dann von Reprint, oder? Das Cover ist genau das Cover. Ach so. Und das Erste, was ich wirklich gefühlt habe, ich meine, fass das mal an, das ist eben kein glatter Umschlag, sondern ein bisschen erhaben. Ne? Mit so einer Fake-Leder-Haptik, sag ich jetzt mal, ne? Blätter mal ein bisschen drin. Mach mal. Genau in der Sekunde wusste ich wieder, dass es genau dieses Buch war. Das Problem an der ganzen Sache war nämlich, ich hatte ein Comicbuch in Erinnerung. Mm. Und wenn man dieses Buch aufmacht, sieht man nämlich relativ lange Texte, also so eine Geschichte, die hier erzählt wird von Alf, und einzelne Panels. Und die Panels hat Bastei damals wahrscheinlich aus einzelnen Ausgaben von den Marvel Comics damals, die es Ende der 80er Jahre gab, eben ausgeschnitten und so eine Geschichte drumherum geschrieben. Die sind teilweise, stammen die auch gar nicht aus einem Heft, sondern sind einfach wahllos zusammengekleistert. Huh. Das ist also auch eine ziemlich krasse Nachbearbeitung in dem Fall. Aber vermutlich wollte man damit dann auch ältere Leser erreichen, nicht nur Kinder. Und ich glaube, ich habe das auch als Kind schon irgendwie gemerkt, dass das nicht so wirklich zusammengehört, weil da oft eben auch verschiedene Zeichner oder verschiedene Looks oder sowas ineinander greifen. Mm. Und dementsprechend ist mir das vielleicht früher schon aufgefallen. Aber da kann man eigentlich mal sehen, wie einem die Nostalgie so einen Streich spielen kann. Weil die eigene Erinnerung, weil das Buch ist, deutsche Ausgabe ist, glaube ich, von 1989. Das heißt, es ist wirklich vor 25 Jahren erschienen. Ich bin 29, oder werde 29 dieses Jahr. Das heißt, dieses Buch habe ich Minimum vor 20 bis 25 Jahren gelesen. Das ist verdammt lange her. Dass man sich da nicht mehr so ganz groß erinnert, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Hm, klar. Ne? Die Moral von der Geschichte ist, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Nächster Beitrag. Ja, ich habe einen alten Comic hier von Ehapa Verlag. Roter Blitz, Sonderband Nummer 8. Ja, wo ist er denn? Hier in diesem. Dann hol ihn doch mal raus. Ja, kann ich auch mal machen. Ja, das wird doch mal ganz interessant, oder? Ja, aber du kennst ihn noch schon. Ja, ich aber unsere Leser nicht, unsere Hörer nicht. Ja, die können ihn jetzt auch lesen, warte. Nein, aber jetzt, wenn ich den jetzt über mein Smartphone halte, dann. Ja, hört das Heft. So, du siehst, haben das Heft gehört. Angenehme Knacken vom billigen Papier. Ist ein alter Flash-Comic halt, der damals von Ehapa ins Deutsche übersetzt wurde. Geschrieben wurde er von Cary Bates und die Zeichner heißen Alf Novick, Frank McLaughlin und Dick Giordano. Du kennst Dick Giordano nicht? Dick Giuliano ist... Nein, eigentlich nicht. Ehrlich nicht? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann... Ja, wir haben Dick Giuliano haben wir gleich nochmal in der Sendung. Ah, okay. Tatsächlich? Ja. Wo denn nochmal? Ja, das weißt du noch gar nicht. Ah. In dem Comic geht es darum, dass Captain Cold ist im Gefängnis. Heatwave wurde gerade wegen guter Führung entlassen und er ist jetzt angepisst, weil er halt mit Heatwave zusammen ausbrechen wollte. Und er fühlt sich dadurch verraten und will sich jetzt an Heatwave revanchieren. Und dazu sendet er Barry Allen. Er möchte sich nicht revanchieren. Er möchte sich wahrscheinlich rächen. Oh ja. Revanchieren macht man ja eigentlich so aus Gutmütigkeit. Keine Ahnung. Er möchte sich wahrscheinlich rächen, oder? Das ist ein Freudsche, nee, das ist kein Freudsche, das ist ein false friend. Du lehnst es ab von Revenge. Aha. Aber das deutsche Revanchieren, was wahrscheinlich aus einem ähnlichen Wortstamm kommt, hat eine ganz andere Bedeutung im Deutschen als das amerikanische Revenge. Na, das sieht man mal. Ich weiß, das kommt davon, wenn man so viel auf englischen Foren ist und so viel Englisch schreibt und spricht und bla. Deadly Vengeance of Revenge! Walk me while you may, Doctor. My revenge will be all the sweeter. And it will be a deadly vengeance. It will be the deadly vengeance of deadly revenge! Okay. Auf jeden Fall sendet dann Barry Allen einen Brief, der mit irgendwelchen komischen Bazillen beschichtet ist, die er im Labor des Gefängnisses entwickelt hat, mal eben so. Und Barry Allen wird hypnotisiert und nimmt sich aus der Asservatenkammer des Polizeibüros. Er ist ja da irgendwie bei der Polizei. Der Forensiker. Ja, der Forensiker, genau. Nimmt er sich dann das Kostüm von Captain Cold, das da gelagert ist, und beginnt Heatwave zu attackieren. Irgendwann tatsächlich schafft er es dann aber, sich aus diesem Bann halt zu befreien, und dadurch löst sich die ganze Sache auf. Was ich ja jetzt an dem Heft viel interessanter finde, ist die zweite Geschichte. Steht hier im Dann lassen wir es halt ganz raus, das Review war ja jetzt auch nicht so gut, und ich review nochmal die zweite Geschichte. Genau. Weil da habe ich sogar auch stehen, die englische Originalversion habe ich noch rausgekriegt. Ja, also hier in diesem alten Flash-Heft von Neil Harper, das ich hier habe, ist auch eine Backup-Geschichte mit Lois Lane. Mhm. Die heißt, die hat den schlimmen Titel Das Girl mit dem Herz aus Stahl. Erschien ursprünglich in Superman Family Nummer 178 unter dem Titel The Girl with the Heart of Steel, beziehungsweise Lois Becomes a Bionic Girl. Also geschrieben ist das Ganze von Kerry Bates und der Zeichner ist Kay Schaffenberger. Hast du rausgefunden, wo Kay steht? Habe ich sogar. Das ist Kurt Schaffenberger. Kurt, okay. Sagt mir jetzt nichts. Der ist besonders bekannt dafür, halt, dass er in den 50ern und 60ern sehr viele dieser Lois Lane Comics geschrieben hat, gezeichnet hat. Mhm. Ich meine, jetzt habe ich das Heft hier gerade noch liegen. Mhm. Wir hatten es ja auch schon vor einiger Zeit mal gelesen. Stimmt. What the fuck? Ja, das ist mal What so the ein fuck? Typisch Silver Age-mäßiges What the fuck-Cover, wo gleich von weggenommen wird, was in der Handlung eigentlich passiert. Allerdings dann ohne Kontext und dadurch wirkt das Ganze sehr strange und es wird auch nicht besser, wenn man auch tatsächlich die Geschichte liest, den Kontext herausfindet. Ja, in dieser Geschichte interviewt Lois Lane einen Wissenschaftler und lässt sich dann später von ihm als Versuchskaninchen verwenden, weil dieser Wissenschaftler hat ganz tolle neue Durchbrüche in der Bionik gemacht und Lois Lane verspricht halt, dass sie sich durch diese Behandlung Superkräfte bekommt und dann auch Superman heiraten kann, was eigentlich ständig in diesen Lois Lane Comics immer ihre einzige Motivation ist, irgendwann mal Superman zu heiraten, aber... Ja, wer möchte das nicht? Ich! Aber die Sache ist halt, Superman will das nicht, weil er hat Angst, dass sie dadurch zu Schaden kommt, dass halt seine Feinde sie attackieren und weil sie halt sich dann in dem Fall nicht verteidigen kann, könnte halt mal etwas passieren für den Fall, dass er tatsächlich irgendwann mal zu spät kommt und sie nicht rettet. Okay. Allerdings, nachdem sie halt durch diesen Wissenschaftler ihre Gliedmaßen durch Metallteile wirklich ersetzt bekommt, was verdammt creepy ist. Das ist furchtbar. Ja, das ist wirklich creepy, da das so scheiße gezeichnet ist. Nee. Ja. Also die Zeichnung, das ist ja so dieser, diese Schere, die in meinem Kopf aufgeht. Das ist eigentlich toll gezeichnet. Das Problem an der Nummer ist aber einfach, dass die sich so, das ist eine junge Frau, eine Reporterin, und die verwandelt sich dann in so einen total gruseligen Roboter. Das ist das, was da passiert. Mit so Trichtern als Ohren und irgendeinem so einem Netz an Drähten und so am Kopf und keine Haare so mehr und alle. Schaltkreise. Das hatte ich gesucht und irgendwelchen, weiß ich nicht, so aus wie so ein Laubrechen, hätte ich fast gesagt. Obwohl ich finde, es sieht auch eigentlich mehr albern als gruselig aus. Ich finde es, allein wenn du überlegst, wie es der armen Frau gehen muss, wenn sie gerade so aussieht, das ist ja so dieser Body-Horror, den ich einfach nicht haben kann. Genau, das ist auch wirklich das, was daran gruselig ist, wenn man sich das wirklich vorstellt. Es wird ja noch schlimmer. Es wird ja noch unlogischer und noch furchtbarer. Nämlich? Ja, mit der Zeit beginnen halt sich die Gliedmaßen selbstständig zu machen und ihren Körper immer mehr zu übernehmen, weil halt anfangs sieht sie noch relativ normal aus, hat halt nur diese Metallgliedmaßen, die unter ihrer Kleidung oder beziehungsweise unter so einer künstlichen Haut so Terminator-mäßig verbunden sind, aber mit der Zeit halt fahren ihr die Haare aus und sie bekommt halt diese Schaltkreise. Ja. Und das verselbstständigt sich das alles und ja, und Lois Lane muss dann irgendwie eine Lösung finden, wie sie halt davon wieder wegkommt. Und was dann passiert, das lasse ich jetzt einfach mal dem Leser. Das soll er selbst rausfinden, falls er irgendwann mal dieses Heft findet. Sag's doch einfach. Ja, aber es ist ziemlich dämlich. Ja, natürlich, das ganze Heft ist irgendwie dämlich. Ja, natürlich. Sag's doch einfach. Ja, auf jeden Fall. Es ist so dämlich. Ja, zu selben Zeitpunkt landen da dämliche Aliens. Da in Smallville noch irgendwelche dämlichen Aliens, ja, wie gesagt. Und sie geht der Sache nach und kommt danach in das Raumschiff und halt die Aliens sind irgendwie wegen Superboy da und wollen ein bisschen den auskundschaften, was er für Kräfte hat und so, sind aber eigentlich relativ friedwertig. Superboy? Und nein, die Aliens. Superboy. Superboy per Monitor? Ist das ein Superboy-Heft? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nein, das ist ein Lois Lane-Heft. Aber wie kann denn Superman und Superboy zur gleichen Zeit da sein? Ah, genau, ja. Das habe ich nicht erklärt. Weil die Aliens waren schon eine geraume Zeit im Weltraum unterwegs. Okay. Sie wollten halt im Original nach Superboy suchen. Ja. Aber als sie halt so lange unterwegs waren, ist er mittlerweile schon längst erwachsen und wohnt auch nicht mehr in Smallville. Na eben. Kommt ja irgendwann hier dazu. Ja, auf jeden Fall gibt's ein Happy End, wie es immer ist. In den letzten zwei Panels wird alles aufgelöst. Ole, ole. Ja, und es zurück zum Status Quo. Und jetzt könnte man ja denken, da das Silver Age ja so berühmt ist für solche Geschichten, dass das so ein Einzelfall ist. Nee. Nee. Das Problem ist, oder das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, so etwas ist vor wenigen Monaten in der New 52 erschienen. Nur eben nicht mit Lois Lane, sondern mit ihrer Schwester, die dann plötzlich so ein riesiges Fliegenmonster war. Was? Ja. What the fuck? Es gibt irgendwie so ein Virus gerade in Metropolis und es gibt diesen Changeling-Virus und ihre Schwester ist so ein riesiges Fliegenmonster. Und da darf man natürlich vergessen, dass auf Earth-2 Lois Lane tatsächlich wieder als Roboter rumläuft. Stimmt. Ja. Die ist ja gerade Red Tornado bei Earth-2. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich daran gedacht habe. Ja, das kommt auch wahrscheinlich nicht von ungefähr. Naja, okay. Okay. Nächster Beitrag. Ich habe das sicherlich in der Vergangenheit schon mal erwähnt. Und zwar habe ich ja für meine Teilnahme am Jahresendfestkalender von Lars Engelmann eine Postkarte geschenkt bekommen. Ein kleines Dankeschön. Das war eine Postkarte mit einem Cover von einer alten Charlton-Weltraum-Suspense-Serie namens Space Adventures. Und zwar mit einem Cover von Steve Ditko. Und ich habe diese Ausgabe mal ausgemacht. Das ist Space Adventures Nummer 12 aus dem Jahre 1954. Also wahnsinnig alt. Mein Vater ist Baujahr 57. Da kann man sich so ungefähr Gedanken machen. Also genau 60 Jahre alt im Endeffekt. Hm. Ich sage auch gleich nochmal was dazu, wie man diese Ausgabe auch heute noch lesen kann. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie ins Comic-Antiquariat gegangen und habe gesagt, oh, guck mal hier, dieses seltene amerikanische Comic-Heft, was ich hier für 1 Euro in der Kiste finde. Nee, es gibt noch eine andere Möglichkeit, da kommen wir jetzt aber gleich nochmal zu. Das Heft ist eigentlich nichts Besonderes, sondern eigentlich nur so ein Beispiel für so typische Science-Fiction-Suspense-Geschichten, so Gruselsachen. Die haben sich damals einfach super verkauft und erst irgendwann, glaube 1955 war das mit dem Comic-Code. Kommt das hin? 55, 56 mit dem Comic-Code? Ja, das kann wohl sein. Ja, wurden diese Grusel- und Krimi-Geschichten ja eigentlich erst wirklich sehr schwierig. Im Heft selber gibt's leider kein Steve Ditko, was mich ein bisschen ärgert, weil ich das Cover wirklich schön finde und das auch so ein typisches Cover ist nach dem Motto, so eine Astronautin in so einer Telefonsituation, nein, hier ist alles in Ordnung. Und dann kommt da so ein riesiges Seestädtemonster von hinten, so typisch für diese Zeit an Comics. Und davon ist leider gar nichts in dem Heft selber und das finde ich sehr schade. Dafür hast du somit eine der ersten Sachen von Dick Giordano mit da drin und der später dann ja auch bei DC, glaube ich, die Teen Titans zeichnen sollte oder sowas. Also wirklich was Besonderes ist das Heft selber nicht. Der Dick Giordano, der hatte doch auch bei unserem Flash-Heft. Ja, ja. Der hatte der ja auch gezeichnet. Richtig, da war, glaube ich, die erste Geschichte da, die war bei ihm. Und jetzt noch mal ein paar Worte zu dem, wie ich dieses Heft gekriegt habe. Und zwar gibt es im Internet eine Seite, die heißt Digital Comics Museum. Das ist eine Seite, die verbreitet Comics, die laut oder nach dem amerikanischen Copyright Public Domain sind. Das deutsche gemeinfrei und das amerikanische Public Domain sind nicht unbedingt identisch. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nach dem deutschen Recht so hundertprozentig legal ist, diese Hefte runterzuladen. Und die darin genutzten Figuren sind unter Umständen auch nochmal Copyright geschützt. Und wenn ich das noch so alter Chaos Computer Club Manier machen sollte, dann würde ich jetzt sagen, ich empfehle euch nicht, dieses Heft runterzuladen. Geht nicht auf die Seite des Digital Comics Museum. Legt euch da keinen Account zu und ladet da nicht gigabyteweise tolle Comics runter. So viel zu dem Thema. Was ist das schön? Das ist nö. Das ist schön. Das ist Unterhaltung für die Menschen. Ein altes Green Lantern Heft. Damals erschien bei Harper in dem Heft Superman Batman Nummer 24. Die Geschichte heißt Die erste grüne Leuchte der Erde und wurde geschrieben von Paul Koppenberg. Und der Penciler war Don Newton und Inker Dan Atkins. Kommt eigentlich aus einem Heft von 1982, nämlich Green Lantern Volume 1 149 und hatte damals den klangvollen Namen Earth's First Green Lantern. Die Geschichte spielt in dem kleinen Westernstädtchen Baleswell im Jahre 1873 und unser Held ist der Sheriff Daniel Young, der die Jackson-Brüder jagt. So eine ganz typisch generische Western-Banditenbande. Hast du rausgefunden, ob diese Figuren nochmal irgendwie in anderen Western-Comics aufgetreten sind? Oder haben die wirklich nur in diesem Heft einen Auftritt? Ich glaube, die existieren wirklich nur in diesem One-Shot. Okay. Ich hatte den Artikel, den du mir kurz geschickt hast, kurz durchgelesen. Und ich glaube, das war wirklich sein einziger Auftritt. Aber es gibt ja im DC-Universum durchaus nochmal so andere Western-Helden, so Jonah Hex und Scalp Hunter und solche Geschichten. So ja, spannend. Ich will nicht das Endless-Comics vorwegnehmen. Weil... Oder soll ich doch? Ja. Du willst mir was sagen? Ich will was sagen. Ja. Das kannst du gar nicht, weil in dem Comic-Camp war der zur Seite weggerissen. Doch, ich hatte es nochmal irgendwo gelesen. Ja, ja. Ich meine, am Ende der Geschichte soll ich es jetzt doch sagen. Du kannst dann einfach die Synopsis erklären. Ich meine, das Heft ist 30 Jahre alt. Ja, stimmt. Spoilern geht dann nicht mehr wirklich. Nein, nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall. Es kommt dann dazu, dass Armin Suhr halt der später einmal Hal Jordan den Green Lantern Ring überreichen wird, auf der Erde eine Notlandung macht, nachdem er in einer Weltraumschlacht verletzt wurde. Oh, dieser ja. Und er überreicht Young dann halt seinen Green Lantern Ring und dann jagt er halt jetzt mit der Unterstützung des Green Lanterns Ring die Jackson Brüder und dann kommt es zu einem ganz klassischen Western Showdown Green Lantern Ring gegen Revolver. Gegen Revolver. Rate mal, wer gewinnt. Batman. Nicht? Nein, der ist ausnahmsweise mal nicht in diesem. Ja, und ich meine, am Ende der Geschichte gibt er den Ring dann auch wieder zurück und sagt, ja, es war eine Ehre, im Green Lantern Corps gedient zu haben. Und das ist praktisch dieses Heft. Ja, sonderlich vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Die Zeichnungen waren ganz in Ordnung. Aber damals bei Harper, glaube ich, so der Druck war noch nicht so klasse. Ja. Ich glaube, das ist sehr auf Kosten der Farben gegangen. Ja. Die Story war auch sehr einfach. Ja, war das schon, ne? Ja, bloß das, das Einzige, was ich an dieser Geschichte wirklich interessant finde, ist nochmal ein bisschen so verdeutlicht, diese, es passt einfach, einen Sheriff aus der Western-Zeit zum Green Lantern zu machen, weil die Green Lantern selber so eine Art Space Cowboys sind. Ja. Mehr Sheriffs wirklich als Polizeileute, weil sie halt selber einen riesigen Raumsektor kontrollieren und da auch praktisch das Gesetz sind. Was ich mich immer am Green Lantern Mythos wirklich frage, ist, wer kontrolliert wirklich diese Green Lanterns? Und genau was mit Sinestro halt passiert ist, dass ein Green Lantern sich von der Gruppe absetzt und zu einem Schurken wird. Ja. Ist halt immer die Gefahr. Und ich glaube, da geht's auch momentan auch im in der neuesten Green Lantern Story irgendwie in Amerika wird genau dieses Thema angesprochen, wo sich das Universum wirklich gegen die Green Lanterns stellt, was ich auch relativ spannend finde, auch wenn ich selbst eigentlich mit dem Green Lantern Universum kaum was anfangen kann. Da habe ich so einen Sinnspruch, der glaube ich auch für Superhelden-Genre ganz passend ist, so Who watches the Watchmen? Ne? Das ist auch genau die Nummer so ein bisschen, die du gerade ansprichst. Ne? Ja, genau. Was ich über das Heft sagen kann, ich habe es auch gelesen, ich finde es eigentlich, ist nichts Besonderes, wie du schon sagst, das war nicht kein großer Wurf. Da haben sich einfach zwei Leute hingesetzt und gedacht, was haben wir noch nicht erzählt? Ach komm, wir machen mal so ein Western-Heft mit Green Lantern und gucken mal, was dabei raus wird. Ist, glaube ich, für die Kontinuität so gut wie überhaupt nicht von Bedeutung. Oder ist da nochmal irgendwann drauf eingegangen? Nee. Daniel Young hatte, glaube ich, noch ein oder zwei weitere Auftritte, wenn ja, überhaupt. Doch. Und dann ist, glaube ich, gar nicht mehr auf den Charakter eingegangen worden. Also, ist eigentlich, das wäre was Gutes für The Brave and the Bold gewesen für den Cartoon. Das wäre noch mal sehr spannend gewesen. Zeitreisefolge oder sowas. Ja, wenn die dann noch irgendwie eine zweite Green Lantern-Episode gemacht hätten, das wäre vielleicht ganz spannend gewesen. Aber so als Backup für so ein Harper-Heft, ne, finde ich sowieso wahnsinnig. Das Heft heißt Superman, Batman und hinten ist eine Green Lantern-Geschichte hinten drin. Mhm. Das ist war typisch für diese Heftserie. Das sind auch Flash-Stories gewesen mit Multiverse und bla bla bla. Das ist auch wirklich ein bisschen sehr strange. Ich habe mir angeguckt Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew The Oz Wonderland War. Das war eines der wenigen Captain Carrot Hefte, was mir noch in meiner Sammlung so ein bisschen fehlte. Und ich hatte eigentlich irgendetwas auf dem Level von Captain Carrot and The Final Arc erwartet. Und das war es nicht. Aber ich fasse mal eben kurz zusammen, worum es geht. Und zwar geht es darum, dass die Zoo-Crew zur Hilfe gerufen wird in einem Krieg zwischen dem Land von Oz und dem Wunderland. Das heißt, der Zauberer von Oz trifft auf Alice im Wunderland. Du hast irgendwo so diese Konzepte dieser beiden Welten, die schon sehr witzig aufeinandertreffen. So natürlich, wenn dann die Zoo-Crew da steht und eben mit diesen Flamingos dann Hockey spielt und dann andauernd die Königin da und komm mit dem Kopf! Und ich meine, jeder, der Alice im Wunderland schon mal gesehen hat, oder dann haben die Dumpty auf dem Mauer sitzt und oder beim Wonderland dann dieser hässliche Jabberwocky, ach Gott, beim Jabberwocky, beim Zauberer von Oz dann eben auch der Tin Man oder der Löwe. Die findest du alle in diesem Heft wieder. Das Ganze krankt aber so ein bisschen daran, dass es nicht gezeichnet ist von Scott Shaw. Sondern ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, wer es gezeichnet hat, weil es passt halt einfach auch nicht und Scott Shaw fehlt. Und es ist insgesamt schon auch ziemlich lahm, weil irgendwo, es gab in den 80ern auch so eine Rocket Raccoon Serie, die ungefähr genau auf dem gleichen Level spielte. Also Rocket Raccoon irgendwo in so einer bunten, lustigen Tierwelt und alle Charaktere sind irgendwie anthropomorphisierte Tiere und sowas und das war auch 4 Hefte und er ist auch danach erst in die Guardians of the Galaxy aufgenommen worden und so nach dieser sehr, sehr epischen und auch wegweisenden Captain Carrot Ongoing Serie in den 80ern von Scott Shaw diesen Abschluss eigentlich mehr oder weniger zu haben, weil danach gab es die Zoo-Crew gar nicht mehr, die sind danach ins Limbo gegangen, schon sehr schade. Du hast Gastauftritte von Hoppy the Marvel Bunny. Das war so ein Sideshow-Charakter aus dem Shazam-Universum, so dieses Captain Marvel-Gedöns. Der hatte eine eigene Heftserie. Da kann man sich übrigens die erste Ausgabe auch beim Digital Comics Museum runterladen. Empfehle ich aber nicht! Ein Gastauftritt von Wonder Wabbit aus der JLA, aus den Just a Lover Animals. Und am Ende noch, Achtung Spoiler, einen saulustigen Auftritt der Inferior Five. Und die Inferior Five, die kennen wir ja dann, so Merryman aus der Final Crisis. Ah ja, genau. Give me that! Limbo says no! Ah, herrlich. Und da gibt's noch mal einen lustigen kleinen Endgag am Ende. Ja, und auch der Twist in der Geschichte, die kämpfen da gegen Trolle, die das, halt eben die beiden Märchenwelten übernehmen wollen. Und auch so dieser Twist dann mit den ganzen verschiedenen fiktiven Hasen, die sie aus dem Limbo rausholen, das ist alles schon so ein bisschen sehr strange. Also für einen Komplettisten ist das sicherlich nicht schlecht. In den Comic gibt's auch ein Limbo? Ja. Aha. Da holen die unter anderem auch den Osterhasen raus. Interessant. Und eben auch Hoppy the Marvel Bunny, der natürlich auch entsprechend schon lange nicht mehr bei DC erschienen ist. Die haben ja damals das komplette Universum von Fawcett übernommen und haben dann, glaube ich, Hoppy auch tatsächlich komplett, der hatte davor und danach auch, glaube ich, nie wieder einen großartigen Auftritt bei DC. Mhm. Außer vielleicht tatsächlich bei Animal Man in einer Ausgabe, aber kann mir denken, warum. Auch einen sehr lustigen Auftritt bei Animal Man. Wenn Hoppy the Marvel Bunny die Kräfte von Captain Marvel hat, kann Animal Man dann die Kräfte von Captain Marvel übernehmen, wenn er weil Hoppy the Marvel Bunny ist ja ein Hase und Animal Man kann die Kräfte jeglicher Tiere übernehmen. Funktioniert das dann? Solange Hoppy the Marvel Bunny im morphogenetischen Feld der Erde verankert ist, ja. Also das ist ein Thema, da sollten wir uns mal keine Gedanken drüber machen. Damals von 1973 bis 1977 hat der Best Buy Verlag Comics über die Serie Bonanza rausgebracht. Ja. Hast du schon mal von Bonanza gehört? Ja, ich kenne so dieses. Na, wie viele D's sind in Bonanza 27? Bonanza. Und wirklich gesehen hat es keiner von uns, oder? Doch, ich habe das als Kind mal gesehen. Mein Opa war ja sehr Western verrückt. Ja. Und dann lief dann, ich weiß gar nicht, ob ZDF damals, glaube ich, lief dann tatsächlich Bonanza und ja, die haben eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Indianer abgeknallt und haben Pferdediebe oder Kuhdiebe irgendwie dann gestellt und so. Und ich hasse Western. Ich habe das, glaube ich, schon mal das ein oder andere Mal erwähnt in diesem Podcast, oder? Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ne? Also ich hasse Western und dementsprechend, glaube ich, zwei oder drei gute Western, die ich gesehen habe. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau das passiert auch in dieser Ausgabe, also Ausgabe 74. Die Geschichte heißt Feuerschutz für Adam. In Bonanza geht es um diese Cartwright-Familie. Das ist einmal Ben, das ist der Familienvater. Dann Adam, sein erster Sohn. Dann Joseph, sein dritter Sohn. Und Eric, auch bekannt als Hoss, sein zweiter Sohn. Und die leben halt auf dieser Ponderosa, das ist ihre große Farm. Das ist die Ponderosa Ranch. Als Goldgrube, irgendwie auf Spanisch oder so. Ja. Das ist die Ponderosa Ranch. Ponderosa. Und da wurde der Winnetouch. Ja, auf jeden Fall, von denen werden Pferde gestohlen, die eigentlich für die Army gedacht war. Und die Söhne jagen dann die Pferdediebe durch die Prärie und da treffen die dann durch das Püree? Durch die Prärie. Ja, auf jeden Fall, die treffen alten US-Marshall, mit dessen Hilfe die dann die Jagd auf diese Banditen halt organisieren. Die Geschichte hat dann auch relative Wendungen, wodurch auch wirklich ein bisschen Spannung aufkommt. Aha. Bloß das Problem ist, dass die Charaktere irgendwie alle ziemlich gleich sind. Von diese drei Söhne oder so, die haben nicht irgendwelche Charaktermerkmale, die irgendwie besonders hervorstechen. Keiner ist jetzt irgendwie besonders leichtsinnig oder besonders besonnen. Ich schätze mal, das war in der Serie auch nochmal anders. Nee. Wirklich nicht? Nein. Die sind immer vagehalsig irgendwo reingeritten, haben um sich geschossen wie die Wilden. Da sind Indianer im Sekundentakt über die Klinge gesprungen. Also das war der allergrößte Kack, den es überhaupt. Bonanza ist schlimm. Also entschuldige für jeden Western-Fan, aber Bonanza ist so die schlimmste Ausgeburt dieser Western-Hölle, die irgendwo in den 70er, 80er, 60er, keine Ahnung, wo das gelaufen ist, damals dann auch tatsächlich über die Bandscheibe flimmert. Also ganz, ganz, ganz, ganz schlimmes Fernsehen. Ganz, ganz schlimm. Total menschenverachtend eigentlich. Ja. Das ist ein Indian! Dann kommt ganz am Ende auch nochmal eine Enthüllung, die dann auch so nicht wirklich angekündigt war durch Foreshadowing oder so. Praktisch der US-Marshal hat dann auch nochmal eine ziemlich persönliche Bindung zu diesen Ganoven dann ja. Halt. Die Zeichnungen sind verdammt hässlich, finde ich einfach nur. Hast du rausgefunden, wer es gezeichnet hat? Ist das ein deutsches Produkt oder? Zeichnung hat Manuel Subirat Puel. Der war wahrscheinlich Spanisch. Ja. Das heißt, es kann durchaus ein deutsches Produkt gewesen sein, weil deutsche Verlage sich oft dann die Verwertungsrechte für solche Comics geholt haben, von Fernsehserien. Diese Comics dann entweder in Italien oder Spanien produziert haben lassen. Ja. Also es ist durchaus möglich, dass es ein deutsches Produkt war. Ich habe das aber auch nicht so auf dem Schirm. Ja, interessant. Mhm. Ja, und weiter habe ich auch nicht wirklich viel über das Heft zu sagen. Man muss es wirklich nicht lesen. Ich glaube, wenn ihr Western-Fans seid, da findet ihr bestimmt auch noch aktuellere und bessere Comics als diesen. Wirklich sich die Mühe zu machen, diese ganzen Hefte nachzujagen, das lohnt sich nicht. Nein, ich glaube auch. Außer ihr kriegt den irgendwie von euren Comic-Dealer mal zugesteckt, so wie das bei mir war. Weil das Heft schon ganz zerfleddert war und alles. Wir hatten ja jetzt schon mehrfach in den letzten Monaten, ich glaube schon in der ersten Ausgabe schon über Justice League 3000 geredet, ne? Der allerersten Ausgabe. Ja, genau, das stimmt, da erinnere ich mich sogar noch drauf. Hab ich doch so über Howard Porter gewettert. Genau. Ein paar Monate später haben wir dann die erste Ausgabe von Justice League 3000 komplett verrissen. 20 Minuten lang, totaler Rant über Justice League 3000. Ich habe es ein kleines bisschen versucht, das Heft zu verteidigen, meine ich. Ja, und kleines du kommst bisschen. Aber irgendwie nicht zu Wort. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ah. Wirklich? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht, weil wir draußen gesessen haben und es war irgendwie im Dezember und es war kalt. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe die Serie weitergelesen, bis also jetzt einschließlich Ausgabe 4. Mhm. Jetzt dieser Tage kommt Ausgabe 5 irgendwann raus. Da waren wir aber jetzt mal einfach nicht drauf, weil in Ausgabe 4 tatsächlich der große Reveal kam. Mhm. Und wer das jetzt noch lesen möchte im Trade, selber schuld, aber wir spoilern jetzt. Das heißt, absolute Spoilerwarnung für Justice League 3000. Wer jetzt nicht mehr warten kann, ich weiß nicht, wie weit bist du da jetzt informiert? Hast du die Ausgabe hier schon gelesen? Nein, nur Ausschnitte gesehen, aber ich weiß jetzt, was los ist mit der Justice League. Okay, ich kann einfach mal eben zusammenfassen. Ich hatte noch bevor der Twist da war, so ein bisschen die Vermutung, dass du im Prinzip böse, super böse Wichte hast, die dann die Erinnerungen der Justice League eingepflanzt bekommen haben und insofern sich ihre Erinnerungen nicht mit dem Powerset dieser Figuren abgleichen und dementsprechend da eben so Unterschiede entstehen. Das war es nicht. Nee. Also erstmal hat Keith Giffen dann irgendwann kurz vor Ausgabe 3 oder 4 rumgetönt. Nein, ich habe doch gesagt, es sind keine Klone. Mhm. Dann habe ich dir doch, glaube ich, das erste Heft nochmal in die Hand gedrückt und habe dir gesagt, ja, lies nochmal und sag nochmal die Stelle, wo steht, dass die Klone sind. Es wird ja in keinem nee, stimmt. Satz wird gesagt, es sind Klone, sondern es wird vom Regenerationsprozess geredet. Ja. Es wird von einem alten Material, genetischen Material geredet, was irgendwie aufgedrückt wird. Und ich meine, da hätten wir auch kurz die Theorie gehabt, Das heißt noch, vielleicht noch die alte Justice League ist. Unter Umständen die alte Justice League irgendwie, ne? Oder eine andere Version der Justice League, ne? Mhm. Ich fasse es einfach mal zusammen, so wie ich es verstanden habe. Die DNA der Justice League wird im Prinzip wie ein Stück Metall zu einer Münze gemacht wird, wird die DNA der Justice League auf Versuchskaninchen aufgepresst. Das heißt, diese Menschen hören dann auf zu existieren und die Identität von Flash, von Superman, von Wonder Woman wird komplett auf diese Menschen übertragen. So sehr, dass sich also auch die Körper verändern, die ganze Genetik wird sich sozusagen, also das ganze Wesen dieser Person wird eigentlich überschrieben. Ich glaube, so ist das besser gesagt, so überschrieben. Was Keith Giffen damit gemacht hat, und das war das, was ich ihm im Dezember oder in der Januar-Ausgabe besser gesagt angekreidet habe, zu sagen, ich gebe euch hier die Fakten und jetzt lebt ihr damit. Wo ich ihm gesagt habe, eigentlich kann er das besser, er erzählt eine Geschichte und kommt dann hinterher damit um die Ecke. Genau das hat er tatsächlich gemacht. Er hat geschickt mit einem Täuschungsmanöver gearbeitet, was seine Stärke ist, aber in diesem Fall hat es eigentlich nur dazu geführt, dass alle total sauer auf ihn waren. Ne? Mhm. Er sagt selber in einem Interview, ja, er wüsste, dass Superman in dem Heft ein totales Arschloch wäre, ein totaler Vollidiot. Er sagt, glaube ich, er benutzt das Wort Douchebag und das ist ziemlich genau das, was es eigentlich ist. Er verteilt sich das aber total. Ich finde da überhaupt nichts Sympathisches dran. Die Figuren bleiben unsympathisch. Und auch wenn die Idee dahinter, das zu erzählen, schon oder die Idee hinter dieser Entstehung dieser Figuren schon irgendwie interessant ist, die Serie ist halt trotzdem blöd. Ne? Mhm. Ja toll, es ist halt im Jahr, so irgendwo im 31. Jahrhundert, du bist in einer alternativen Zukunft. Viele Sachen, die bei The Legion of Superheroes passiert sind, sind natürlich nicht passiert, weil du hast irgendwie so eine What-If-Else-World-Zukunft, keine Ahnung. Genau. Dann auch dieser Holzhammer-Reveal in Ausgabe 4, wo einfach gesagt wird, jetzt habt ihr 3 Ausgaben dieses Heft gelesen und jetzt braten wir euch diesen Twist einfach mal vors Gesicht. Ne? Du bist ja auch so ein Verteidiger von Show, Don't Tell. Das wird da komplett ignoriert. Die Zeichnung von Howard Porter, die ich am Anfang noch so verteidigt habe, ich war ja in der ersten Ausgabe, das kann man ja nochmal nachhören, total geschockt, dass Howard Porter da als Zeichner eingesprungen ist. Am Anfang des Jahres habe ich gesagt, wow, die Zeichnungen sind so ungefähr das Beste an diesem ganzen Heft. Selbst die Zeichnungen lassen nach. Das ist echt schade. Das Heft ist voller verspielter Möglichkeiten, verschenktes Potenzial. Es passiert nichts. Das Einzige, was ich diesem Heft zugutehalten möchte, ist die Stimmung. Denn es vermittelt ungefähr die gleiche Stimmung, die auch in Threshold von Keith Giffen vermittelt wurde. So was sehr Schmutziges, was sehr Heruntergekommenes, sehr Staubiges, fast schon so eine Art Westernartiges, was ich in Verbindung mit so Zukunfts- und Science-Fiction-Settings immer sehr schön finde. Was auch bei Threshold eben der Fall war, sowas. Man sagt ja Dystopisches in dem Fall, und das ist bei Justice League 3000 immer der Fall. Selbst Locus ist in meinen Augen nicht wirklich eine Bedrohung, sondern sie ist nur einer wieder dieser Übergötter, die so ein bisschen als unüberwindbare Bedrohung darstellt. Aber natürlich wird das Team sich zusammenfinden, natürlich kriegen sie ihre Kräfte alle wieder, ja. Und natürlich gewinnen sie. Das haben wir in den letzten 20 Jahren zigmal gelesen. Warum schon wieder? Und ich meine, wenn ich an Locus denke, dann denke ich an was anderes als an das. Ne, und ich glaube, Locus ist so ungefähr das, wo dieses Heft auch tatsächlich hingehört. Justice League 3000 ist eine Menge verschenktes Potenzial. Ich kann da nicht mehr wirklich was zufügen, bloß ich denke auch, dass es da nicht nochmal irgendwie einen Twist geben wird, der das Ganze nochmal rumreißt. Ich meine, kurz hätten wir darüber geredet, dass diese Schurken, zu denen Locus jetzt auch wirklich gehört, dass das vielleicht auch nochmal die alte Justice League ist. Da werden jetzt nach und nach natürlich weitere Charaktere hinzugefügt. Ja. Ich glaube, im nächsten Heft kommt schon der nächste dazu. Auch die Justice League wird immer größer. Also Firestorm ist jetzt mit neu dazugekommen. Man geht also jetzt auch hin und versucht, so eine Art Silver Age Justice League da aufzubauen. Mhm. Also einem auch deutlich durch Firestorm. Und insofern ist das nochmal ganz spannend zu sehen. Das Spannendste ist da tatsächlich zu sehen, wie sind diese Charaktere interpretiert. Mhm. Ne? Die alten Charaktere, so dieses zukünftige Wally West hat jetzt auch wieder seine normale Haarfarbe. Da sagten sie im letzten Heft nämlich auch noch, ah, guck mal, jetzt haben wir sogar ein Haar richtig gemacht, ole, ole. Nein, das heißt auch, der Tod eines Charakters in diesem Heft bedeutet einen Scheiß, weil sie können sich ja einfach einen neuen machen. Ne? Also jede Spannung aus diesem Heft ist komplett rausgenommen. Genau. Ne? Ist eigentlich schade, weil Keith Giffen kann es besser. Entweder lassen sie ihn nicht oder er kommt nicht zu Potte. Halt, das Einzige, was ich noch gemerkt habe, als ich mich jetzt noch in den letzten Wochen noch mal ein bisschen mit dem Heft beschäftigt hat. Diese ganze Richtung, die DC geht, in Richtung Legion of Superheroes, weil dieses Motiv, dass die Fatal Five, so heißen die bei der Legion of Superheroes, okay, das Universum übernehmen, das gab es anscheinend schon mal in einer Geschichte von Keith Giffen und Lewis. Und, wie heißt der? Lewis. Vornamen? Paul Levitz, glaube ich. Ja, okay. Und es gab auch schon mal eine Geschichte namens Five Years Later, nämlich in 1989. Und da ging es irgendwie darum, auch spielte noch weiter ein Stück in der Zukunft, irgendwie die Menschheit ist von einer Alienrasse unterjocht worden und dann bunt zusammen gewürfelte Truppe von Legionären halt muss dann das Universum retten. Ja. Also ist auch wieder eine Idee, die dann wieder aus der Mottenkiste geholt haben und erst versuchen aufzuparieren. Ja, das ist ja so das Motiv der New 52 praktisch, genau, eine alte Geschichte zu nehmen und das durch den Fleischwolf zu jagen mit ein paar neuen Konzepten. Das klappt mal besser, siehe Forever Evil, und das klappt mal gar nicht, siehe alles andere. Gut. So, ich habe ein bisschen Marvel gelesen. Das kommt hier ja ein bisschen zu kurz, leider. Und zwar habe ich gelesen die ersten beiden Ausgaben vom neuen 2014er Run von Fantastic Four. Und zwar gibt es ein ganz neues Kreativteam, und zwar James Robinson, toll. Leonard Kirk, toll. Carl Kasell, toll. Also ganz, ganz tolles Kreativteam, machen einen wahnsinnig guten Job. Das Heft sieht wahnsinnig toll aus. Der letzte Run von 2013, der war sehr Kirby-esque, also mit sehr viel Weltraum und Zeitreise und sehr viele alte Konzepte von Kirby wieder neu aufleben lassen. So Devil Dinosaur war mit so ein bisschen so in der Art dabei, dann so dieser ganze Space-Kram mit irgendwelchen außerirdischen Völkern, natürlich so dieser große Zusammenschluss dann am Ende der letzten Ausgabe. Die Fantastic Four waren meiner Meinung nach noch nie so düster, wie sie jetzt sind. Man muss sich also praktisch vorstellen, es gibt einen großen Angriff in New York von irgendwelchen überdimensionalen Käfermonstern. Die stammen aus einem Westentaschenuniversum, was ich glaube, was sich Franklin Richards eben aus seinem Kopf ausgedacht hat. Und Franklin Richards ist ja somit einer der mächtigsten Charaktere im Marvel-Universum, weil er ja einfach durch seine Gedanken die Realität verändern kann. Und er hat sich in irgendeiner Stresssituation wohl irgendwie so ein Westentaschenuniversum ausgedacht. Und Reed Richards in seiner unendlichen Neugierde hat irgendwo in einem im Baxter Building ein kleines Tor sich hingebaut, um jederzeit auf dieses Universum zurückgreifen zu können. Und auf einmal strömt eine riesige Invasion aus diesen komischen, seltsamen Käfermonstern aus der Negativzone in die normale 616er Realität rein. Okay. Das Ganze führt dann dazu, dass es eine riesige Schlacht gibt mit allen möglichen Avengers und dem Fantastic Four. Spider-Man hüpft da noch rum und eben auch die Uncanny Avengers in dem Fall. Und, Achtung, Spoiler, am Ende des zweiten Heftes verliert Johnny Storm seine Kräfte. Oh. Das heißt, die Neuausrichtung der Fantastic Four ist gelungen, meiner Meinung nach. Es war noch nie, wie gesagt, so düster, wie es jetzt ist. Das Heft ist auch durchweg in düsteren Farben gehalten. Um diese Coolheit der Fantastic Four nochmal neu zu symbolisieren, haben sie dann auch gleich noch ein neues Kostüm gekriegt. Also schwarz-rot anstelle von schwarz-blau oder weiß-blau, so in dem Sinne. Also sind auch jetzt ein bisschen anders gestaltet. Ich bin wirklich gespannt auf den Fortgang in dieser neuen Reihe. Ja. Wie groß ist der Anteil der anderen Helden in diesem Heft? Ein paar Seiten. Also es ist wirklich nur Kurzauftritte, ein paar Kämpfe, ein, zwei Dialoge. Oh. Mehr als so Cameos sind das teilweise nicht. Also es ist nicht irgendwie, es ist kein vollwertiges Avengers-Heft oder kein Crossover in dem Sinne, sondern du hast eine große Schlacht, alle müssen, weil überall diese Käfermonster sind und du siehst in jeder Straße irgendwelche Marvel-Helden, die sich irgendwie prügeln. Das hätte ja sonst auch nicht gepasst. Nee. Wobei das auch nicht unüblich ist, dass man dann in solchen Storylines auch mal andere Helden auftreten oder auftauchen lässt. Was ich schön finde, ist, dass Ben Grimm wohl jetzt wieder zusammen mit Alicia mit ihr zusammenkommt. Ansonsten finde ich das, also ich kann echt nichts Schlechtes sagen. Ich habe das erste Heft aufgemacht und ich dachte, wow, großartig. Auch gleich so ein kompletter Rückbezug aufs allererste Heft, weil du hast sofort in den ersten zwei Seiten einen großen Kampf mit Fing Fang Foom, was ja auch dann schon der Gegner im allerersten Fantastic Four in den 60ern war. Und da wird der Charakter auch nochmal so ein bisschen erklärt für alle, die nicht wissen, wer das ist. Eben so ein genetisch manipulierter, halb außerirdischer Drachendämon. Also alles Mögliche mit so einer totalen wandlungsfähigen DNA. Und also ein toller Charakter, einer meiner Lieblingsmonster bei Marvel auf jeden Fall, weil es ja auch ein Kirby-Monster ist. Hm. Gut. Weiter geht's mit Avengers Undercover, mit der ersten Ausgabe. Das ist die direkte Fortsetzung von Avengers Arena von Dennis Hopeless. Die Geschichte aus Avengers Arena wird nahtlos fortgesetzt. Du hast im Prinzip die Auswirkungen der Geschehnisse nochmal verdeutlicht, wie auch jeder andere Charakter oder jeder einzelne Charakter damit umgeht, wie die einzelnen jungen Helden praktisch auch mit dieser Gefangenschaft umgehen, mit den zu Tode gekommenen Freunden. Du hast Charaktere, die auch in Avengers Arena nochmal neu eingeführt worden sind, nochmal weiter erklärt, die Geschichten werden weiter erzählt, einzelne Charaktere werden nochmal neu positioniert, teilweise haben die ihre Kräfte ja auch geändert, manche haben richtig schlimme psychische Probleme davon getragen. Das Heft ist wahnsinnig toll designt, du hast so Neonfarben da drin, also nicht in der Heftgestaltung selber, sondern so im redaktionellen Teil. Also auf der Credits-Seite, auf den Leserbriefseiten und sowas, also knallige Neonfarben, es sieht ein bisschen Graffiti-mäßig aus. Fällt natürlich, wenn du so Neongrün hast, springt das total ins Auge. Das ist richtig faszinierend. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Und ich will gleich noch mal ein paar Wörter sagen, auch zur neuen Veröffentlichungswelle All You Marvel Now. Da kann ich nämlich jetzt einfach auch nochmal eben auch an diesem Punkt ein bisschen drauf eingehen. Klar. Und zwar, wenn man sich so ein Marvel Now Heft anguckt, wird man ganz deutlich feststellen, dass das Cover nochmal anders aussieht als bei Marvel Now selber. Und große Nummer 1 sind vorne drauf, die Cover Artworks selber sind nochmal anders gestaltet, nochmal anders aufgeteilt, mehr oder weniger. Teilweise ist die Nummerierung mit der 1 neu angefangen worden. Im Falle von Captain America hast du, glaube ich, inzwischen Heft Nummer 716, ist aber auch die All New Marvel Now Ausgabe, die dann einfach nur signalisiert wird mit dieser und jener Story Arc Ausgabe 1 und dann hast du aber unten die alte Nummerierung drauf. Den Preis finde ich noch absolut günstig mit 3,99 pro Heft, auch wenn jetzt auch immer mal wieder zu hören ist, dass die Preise jetzt dieses Jahr steigen sollen, ungefähr $1 bei beiden Verlagen. Momentan ist es halt so, dass die Hefte noch 3,99 kosten. Marvel hat den Vorteil, du kriegst mit jedem gedruckten Heft noch einen Download-Code dazu, den kannst du dann abknibbeln im Heft und kannst dann das bei der Marvel-App eingeben und kriegst das gleiche Heft dann nochmal digital dazu, ohne Aufpreis. DC hat diese Combo-Packages oder Combo-Packs oder sowas, die kosten dann $1 mehr. Das heißt, wenn du diesen Code haben möchtest, der Code kostet $1 mehr. Finde ich eine Frechheit, weil Marvel das so anbietet, bei fast jedem Heft. Was ein richtiges Problem ist bei Marvel-Heften, ist das Papier. Weil du hast so ein flatteriges Zeitungspapier, möchte ich fast sagen. Und das Umschlagpapier ist von der gleichen Qualität wie das Inhaltspapier. Das heißt, also noch schlimmer als bei den DC-Heften, hast du ein Floppy. Viele Leute hassen diesen Begriff Floppy. Bei Marvel passt es total. Es ist also wirklich nur noch so eine zusammengetackerte Klatte an Papier. Das finde ich echt schade. Ich habe das Fantastic Four-Heft in der Hand gehabt und ich habe dann gelesen und gelesen und habe dann meine Finger angeguckt und hatte schwarze Pfoten. Einfach vom Umschlagpapier. Weil das eben kein beschichtetes, ich glaube, du hast hier nochmal so ein Dynamite-Heft liegen. Ja. Das ist eben nicht so ein beschichtetes Heft, sondern tatsächlich dieses inhaltliche Papier. Das ist im Prinzip, daraus besteht jede weitere Seite, also jede Seite, auch die Umschlagseite bei Marvel. Das heißt, wenn du so ein Papier, so ein Heft ein paar Minuten länger in der Hand hast, hast du die Druckerschwärze an den Pfoten. Und das finde ich echt schade. Das ist ja scheiße. Das heißt, ich meine, ich bin jetzt kein Sammler, ich lege nicht auf keinen Wert auf Mint Condition oder sowas, aber ich habe jetzt einen Daumenabdruck vorne auf dem Cover von Fantastic Four Nummer 1. Das ist schon ziemlich kacke. Das geht ja nicht. Nee. Das ist auch kein Wunder, dass die Hefte dann billiger anbieten. Ja, das ist der einzige Grund, weil das ist im Prinzip, das Papier haben sie, glaube ich, im letzten Frühjahr dann nochmal geändert. Das ist eine versteckte Preiserhöhung. Weil wenn die mit der Qualität runtergehen, der Preis aber gleich bleibt, hast du eine Preiserhöhung quasi, weil du eine mindere Qualität hast. Genau. Finde ich sehr schade. Das wird sich auch mit einem höheren Preis nicht ändern. Ne? Papier bleibt das gleiche, dann kommt da halt der Dollar drauf. Schade eigentlich, weil die haben die Seitenanzahl bei DC, glaube ich, auch neulich mal verringert. Bei Marvel weiß ich nicht, ob es noch 22 Seiten sind. Bei DC sind es noch 20. 20 bis 21 Seiten. Schade, wenn man sich dann überlegt, dass es noch nicht mal wirklich günstiger ist, wenn man aufs Trade wartet, weil das Trade ist tatsächlich im aktuellen Preis in der Regel genauso teuer, als würdest du die Einzelhefte kaufen. Es gibt also im Prinzip nicht mal mehr einen Grund, weiterhin die Einzelhefte zu kaufen, weil du im Sammelband die Sachen einfach, dann wartest du halt ein halbes Jahr länger und hast die Hefte genauso schnell. Ja. Na, muss man halt wissen, ob man die Hefte monatsaktuell lesen möchte oder dann halt alle halbe Jahre mal. Aber insgesamt, es gibt keinen Unterschied. Man kann jetzt Trade lesen oder halt die Einzelhefte, aber ich würde fast schon dazu übergehen, inzwischen auf die Sammelbände zu warten. Außer bei Wonder Woman. Das lese ich weiterhin monatlich. Mach mal weiter. Ja, Red Sonja Nummer 1 von Dynamite Entertainment, geschrieben von Gay Simone und gezeichnet von Walter Giovanni. Das Cover ist von Jenny Friesen. Du siehst es dir gerade an. Das hat nur $1 gekostet. Was ist das? Ja, das liegt, weil das halt eine Ausgabe 1 ist. Was? Ja. Die Ausgabe 0? Nein, das ist so nicht richtig. Das ist keine Ausgabe 1. Das ist eine Ausgabe 1. Ja. Aber Red Sonja ist ja in der Nummerierung wesentlich weiter als Nummer 1. Das sind diese Versuche der Verlage, neue Leser anzufüttern. Und da bringen die Erstausgabe nochmal für 1 Euro oder für $1 raus in dem Fall. Ja. Das hat DC jetzt neulich gemacht mit den Essentials. Ja. Die Erstausgabe, glaube ich, von Action Comics, New 52, Wonder Woman, New 52. Ich glaube, Watchmen, die erste Ausgabe, haben sie für $1 rausgegeben. Einfach um neue Leser zu akquirieren. Und das ist eben so ein Fall. Bei Dark Horse gibt es das auch. Das heißt dann First for $1 oder irgendwie sowas. Und in dem Fall hat Dynamite das eben auch mal so ein bisschen nachgemacht, so wie sie alles nachmachen. Dynamite ist voll der Nachauf-Verlag. Und die Ausgabe kommt aus dem letzten Jahr und da waren sie bei Nummer 7. Red Sonja ist ja schon ein Charakter, der so eine Art Klassiker ist. Mhm. Was die wenigsten wissen, Red Sonja hatte nicht ihr Debüt wirklich in den Conan the Barbarian Geschichten von Robert E. Howard, sondern in einer Kurzgeschichte, die dann in einem historischen Szenario spielte. Ja, war sie nicht auch in einem Film? Ja, sie hatte auch später einen Film. Ihr eigentliches Debüt in der Form, wie man sie heute kennt, halt diese Schwertschwingerin, hatte sie in dem Marvel-Comic Conan the Barbarian Nummer 23. Ja. Und wie gesagt, ihr eigentliches Debüt hatte sie in einer Kurzgeschichte, die spielte zu der Zeit irgendwann im 17. oder 16. Jahrhundert. Da gab es ja diese große Schlacht um Wien, wo die Ottomanen Dschihad in diese Stadt geführt haben. Mhm. Und da ist das halt angesiedelt. Meinst du die Osmanen? Ja, die oder Ottomanen, Osmanen. Was ist das? Osmanen, glaube ich. Osmanen, ja. Ottomanen kamen, glaube ich, später. Ach, die gibt's auch? Das hast du gerade ausgedacht. Die sollte ich nochmal nachgucken. Die Automaten haben den Dschihad. Red Sonja ist in dieser Geschichte halt eine uneheliche Tochter des Sultans und die kämpft aber auf der Seite der Wiener halt gegen die Türken. Wer ist Red Sonja? Red Sonja, gut, ich soll es mal erklären. Erklär mal, weil ich kenne die Figur gar nicht. Ich kenne nicht mal Conan der Barbar. Ich weiß nur, dass es einen Film gibt mit Arnold Schwarzenegger. Den habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Ja, Red Sonja ist so der Archetyp der weiblichen Barbarin. Das ist halt diese junge, schöne, knapp bekleidete, rothaarige Frau, die auch noch ein Schwert schwingt und dann irgendwelche Abenteuer erlebt. Wofür sie eigentlich bekannt ist, ist halt dieser Kettenbikini, der auch immer wieder verarscht wird. Dieser Chainmail-Bikini basiert dann tatsächlich auf einem Redesign von Esteban Maroto, der zuvor aber auch schon ähnliche Charaktere in diesem Stil gezeichnet hat. Und der wollte Hokage werden, Schild des Hokages, ne? Schon okay. Ich verstehe den Witz gerade nicht. Okay. In diesem Comic von Gail Simone halt wird die Origin-Geschichte von Red Sonja neu erzählt. Es beginnt damit, dass ein König halt in einer Schlacht eine Stadt erobert und in dem Verlies des Feindes entdeckt er dann halt eine Gruppe von Frauen, die da als Gladiatorinnen gehalten wurden und wirklich wie Tiere da gelebt haben. Ich hab immer so den Eindruck gehabt, dass das Conan der Barbar sehr, sehr Fantasy-lastig ist. So, vielleicht trügt der Eindruck auch, aber wie hoch ist der Anteil an Fantasy in Red Sonja? Ist das ein reiner Mittelalter-Comic oder ein reiner Barbaren-Comic oder ist das wirklich was ganz Eigenes mit Conan der Barbar gar nicht zu vergleichen? Conan der Barbar und Red Sonja ist ja beides Low Fantasy. Und was halt man bei der Low Fantasy hat, ist ein Fokus auf einen Charakter und seine Abenteuer. Er schlägt sich halt mit seinem Schwert durch die Welt und magische Elemente kommen meistens entweder von den Göttern. Mhm. Dementsprechend hat man in Red Sonja auch recht wenige Fantasy-Aspekte. Was später dann dazu kommt, ist, dass der Feind so eine Armee aus Meeresvolk sich damit verbündet. Das stellt dann aber auch irgendeine ältere Rasse dar. So Atlanta. Ja, so in der Art, bloß dann monströser. Okay. Und wie gesagt, das Heft wurde von Gail Simone geschrieben und von Walter Giovanni gezeichnet. Und in diesem Band erzählt Gail Simone praktisch die Origin von Red Sonja neu. Mhm. Das fängt damit an, dass ein König, König Diarmat, befreit praktisch eine Frau aus dem Kerker seines Feindes, die da gehalten wurde, praktisch wie ein Tier. Diese Frauen da, die da gefangen gehalten wurden, wurden aufeinander angehetzt und wie Gladiatoren gehalten, mussten dann für ihren Besitzer kämpfen. Und er befreit sie halt aus dem Verlies, gibt dir eine Waffe, gibt dir etwas zum Anziehen. Und Jahre später ist Red Sonja halt eine Abenteurerin. Und es kommt dazu, dass König Diarmat halt in Bedrängnis gerät. Und Red Sonja gerät dann an seinen Königshof und versucht ihn halt, die Situation zu retten. Weil eine mysteriöse Seuche hat seine gesamte Armee ausgelöscht. Und Red Sonja muss auch wieder so ein Element, das relativ typisch für so Schwertkämpfergeschichten ist. Sie muss halt aus der normalen Zivilbevölkerung dann halt eine Armee aufstellen, um dann noch irgendwie den Feind abzuwehren. Mhm. Und das Königreich dann halt zu retten. Okay. Ich würde Red Sonja Nummer 1 als solide Sword and Sorcery Geschichte beschreiben. Also wieder nichts für mich? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Es gibt ein bisschen Humor, eine starke Frau als Hauptcharakter. Red Sonja war mir sehr sympathisch. Das ist mir positiv aufgefallen. Die sieht also ein bisschen aus wie Xena, ne? Also das die Verbindung darf man ziehen, oder? So auf diesem Pferd, diese große Amazone, hätte ich ja schon fast gesagt, ne? Ja, denke schon. Ich schätze mal, als die Xena gemacht haben, werden die auch ungefähr so einen Charakter kreieren wollten, wo es halt dann vielleicht ein bisschen familientauglicher. Ja. Nachdem ich das gelesen habe, würde ich die Geschichte durchaus weiterlesen. Ich weiß nicht, ob es mich auf lange Sicht packen würde, aber wer mal eine gute Fantasy-Geschichte lesen will mit einem weiblichen Charakter in der Hauptrolle, der darf sich das gerne ansehen. Ich würde ja lieber Flash Gordon lesen, was hier noch als Werbung drin ist. Von Jeff Parker. Jeff Parker ist toll. Kannst du auch machen. Allerdings hast du da keine Frau im Kettenhemd-Bikini. Wenn ich darauf Wert legen würde, ne? Ich habe noch ein Comic-Heftchen hier liegen. Und zwar ist das, sind das zwei Hefte. Und zwar X-Men vs. The Agents of Atlas. Und das ist insofern ganz interessant, weil The Agents of Atlas ein relativ interessantes Konzept bieten. Wir waren ja gerade bei Jeff Parker. Ich glaube, das ist auch von Jeff Parker. Und zwar sind die Agents of Atlas eine Gruppe von Superhelden oder Superspionen, Supercharakteren, die alle ihren Ursprung irgendwo in den späten 40ern und frühen 50ern hatten und damals noch bei Marvel erschienen, als der Laden noch Atlas Comics hieß. Na, der hieß ja erst Timely, dann hieß er Atlas. Und der Chef von dem Laden hat damals einfach den alten Laden zugemacht, ist ans andere Ende von New York gegangen und hat einen neuen Laden aufgemacht und genau das gleiche gemacht, was er vorher gemacht hat. Und in den 2000ern ist man eben hingegangen, also auch auf Drängen von Jeff Parker, ist man hingegangen und hat diese alten Charaktere aus der Versenkung rausgeholt, hat so eine quasi, so eine Retro-Continuity aufgebaut. Hab da jetzt kein vernünftiges, das ist so ein Redcon gemacht, nach dem Motto, diese Charaktere waren immer schon zusammen und gehörten immer schon zusammen. Tatsächlich besteht diese Truppe aber erst seit 2006. Damals ungefähr zu Dark Reign. Diese Geschichte ist also im Prinzip so, dass die X-Men gerade ihr Utopia aufbauen und die Agents of Atlas ankommen und Cerebra klauen, weil ein Mitglied der Truppe wohl irgendwo gefangen genommen wird und jetzt will man, ich glaube, Siren oder Sirene oder wie sie auch heißt, wenn man sie zurückholen, und dazu brauchen sie eben Cerebra. Das Ganze endet natürlich erstmal in einer großen Prügelei, ist ganz klar. Dann machen sich die X-Men auf, um die Agents of Atlas zu suchen, gehen dazu in die unterirdische Stadt Atlas, whatever, wo die halt da eben hausieren. Da gibt es dann die zweite große Prügelei, wo dann noch mehr Charaktere rauskommen, die irgendwie in diese Kontinuität reingehören. Da wird halt auch mal so ein bisschen angespielt auf diese Kontinuität. Angeblich soll Wolverine in den 50er Jahren schon mal mit einem von den Charakteren was zu tun gehabt haben, was ja schon allein deswegen nicht geht, weil Wolverine erst in den 70ern dazu kam, und ach, weiß der Geier. So. Cerebra war dieses Gerät, das Professor Xavier benutzt, um andere Leute zu lokalisieren. Das war Cerebro. Cerebra war dann das bei Grant Morrison? Ich glaube, das war Grant Morrisons Erfindung, und das war dann, der hat Emma Frost das benutzt. Ah. Als sehr starke Telepathin. Weil zu der Zeit Xavier auch irgendwie rausgeschrieben war oder mal wieder tot oder keine Ahnung. Das war doch die ganze Geschichte mit seinem Zwilling da. Ich weiß nicht. Wie er heißt, mit der Frau. Mit der Frau, ja. Und da Grant Morrison, genau. Und danach war er dann, danach konnte er wieder laufen. Es ist auch sowas von durcheinander in den Jahren damals. Muss das alles nochmal lesen. Ja, ich muss es überhaupt erstmal lesen. Ich habe davon aus der Zeit kaum was gelesen bei Marvel. Da habe ich noch sehr viel Nachholbedarf. Mhm. Die Geschichte wird teilweise in Rückblenden erzählt. Du hast im ersten Heft ein Backup, was so im Stil von einem originalen X-Men-Heft von Jack Kirby gehalten ist. Was so eine Begegnung der originalen X-Men aus den 60er Jahren mit diesen Agents of Atlas eben erzählt. Und wo dann auch die Agents of Atlas eben ihre alten Kostüme anhat. Vielleicht sollte ich noch mal eben ein Wort darüber verlieren, wer da alles dabei ist. Unter anderem ist nämlich auch so eine weibliche Version von Namor dabei, Namora, und auch ein großer Gorilla. Oh. Agent Gorilla oder irgendwie sowas, was ja auch nach diesem Marktgesetz entstanden ist, dass sich Comics mit Gorillas vorne drauf immer automatisch besser verkaufen als andere Comics. Das ist hier auch wieder der Fall. Vorne auf dem Cover ist ein Gorilla drauf. Wahrscheinlich hat sich das Heft super verkauft, keine Ahnung. Und was ganz lustig ist, am Ende gibt es dann am Ende des zweiten Heftes nochmal wieder so eine Rückbesinnung auf dieses Backup, weil da gibt es dann irgend so ein Gedankenfu, und die Charaktere, also Cyclops und Beast und sowas, finden sich dann in dieser Backup-Issue sozusagen, in Backup-Story wieder. Und dieser Teil der Geschichte ist dann auch im gleichen Zeichenstil erzählt wie dieses Backup. Also total toll, auch grafisch eben erzählt und eben auch so mit so einem Twist, weil du gehst einfach davon aus, okay, das ist einfach nur nochmal so ein Versuch, die alte Kontinuität zu erzählen, ob die es eigentlich gar nicht gegeben hat. Ähnlich, was Brian Michael Bendis mit Sentry gemacht hat. Einfach einen Charakter einzuführen, der wirklich erst in den 2000er Jahren dazukam, wo aber erzählt wird, dass er schon 40 Jahre lang Abenteuer mit den anderen Charakteren erlebt haben soll, angeblich. Nach dem Motto, der Sentry wäre ein guter Freund gewesen von Reed Richards. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Klar. Mhm. Das gleiche passiert hier eben auch. Macht großen Spaß, also ich werde mir jetzt auch nochmal weitere Geschichten. Es gibt noch ein Avengers-Crossover mit den Agents of Atlas. Das sind dann 4 Hefte, die gucke ich mir nochmal an. Und die spielen eben auch noch eine große Rolle im Dark Reign, zu Zeiten, wo Norman Osborn eben Iron Man war, sozusagen, oder der Anführer der Superheldenpolizei. Da so auch die Origin der Agents etwas nochmal erzählt wurde. Und ja, also große Empfehlung, schön erzählt. Jeff Parker ist ein fähiger Autor, ist ein bisschen arrogant im Interview manchmal, weil er irgendwie nicht verstehen kann, dass sich alle über Aquaman lustig machen, aber mein Gott, muss er halt durch. Wenn man Aquaman schreibt, muss man damit rechnen, dass Leute sich über einen lustig machen, lieber Jeff Parker. Das war unsere Comic-Sektion dieses Mal. Besuch. Hallo. Hallo. Hallo Tobi. Hallo Steffen. Hallo. Hallo. Hallo Max. Hallo Tobi. Oh. Wir sind im Kino gewesen letzte Woche. Das ist schon ein paar Tage her. Bitte. 6 Tage. War das 6 Tage? War das Mittwoch? Yay! 6 Tage und wir haben geguckt Captain America. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's a ghost. You'll never find him. They joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Fast. Strong. Had a metal arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. Captain America needs my help. When do we start? We just did. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. You told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. How do we know the good guys from the bad guys? If they're shooting at you, they're bad. Ich weiß nicht, wer von euch beiden, ich mache das so ungern, weil ich das nicht so besonders gut kann, wer von euch beiden möchte die Story zusammenfassen? Grob. Ja, ich muss die Story zusammenfassen. Also in The Winter Soldier entdeckt Captain America eine Verschwörung innerhalb von S.H.I.E.L.D. Außerdem trifft noch halt der Charakter aus dem Titel, der Winter Soldier, auf und entpuppt sich als eine Figur aus Captain Americas Vergangenheit. Genau. Im weiteren Verlauf tritt dann auch der Falcon aus den Comics auf, wie man in den Trailern gesehen hat. Es kommt zu einer großen Schlacht. Nach und nach wird diese Verschwörung dann halt aufgedeckt und es hängt alles nochmal mit Hydra zusammen, die man halt aus dem ersten Captain America Film kennt. Mhm. Ja, weil Tobi heute neu dabei ist in unserem Filmsegment, habe ich mir gedacht, wir fragen mal Tobi als letztes. Nein, als erstes. Und zwar fragen wir ihn... Ich frage doch schon immer erstmal die Frage. Ja, wie hat das Popcorn geschmeckt? Das Popcorn war sehr lecker. Ja. Das Karamellaroma kam erst, nachdem man etwas mehr gegessen hatte, sehr stark heraus. Halt die Schnauze. Nein, wie fandst du den Film? Aber du bist jetzt auch nicht so der ausgewiesene Comic-Experte und bist mit dem Captain America-Universum ja jetzt auch nicht so vertraut. Konntest du dem Film gut folgen? Ja, folgen konnte ich dir. Ja, ich fand den Film gut. Okay. Ich habe verstanden, worum es da geht. Das war irgendwie so, was? Wo ich dann verstanden habe, wer Bucky ist. Weil ich dich dann gefragt hatte abends, wegen ihm, komm mir früher, wir geredet hatten, kurz angeschnitten hatten, wie hieß denn wohl nochmal der damalige Gehilfe von Captain America? Ja. Und dann meintest du, der wäre darin aufgetreten. Mhm. Und nachhinein habe ich dann verstanden, wer es war. Hast du den ersten Teil gesehen? Den ersten Teil habe ich gesehen. Okay. Und ich fand das cool, wo Captain America dann mit Black Widow da unten war und dann traf er auf den Spoiler. Spoiler. Ja, das ist wirklich ein Spoiler. Das ist ein böser Spoiler, da können wir gleich im letzten Teil nochmal drauf eingehen. Entschuldigung. Auf die bösen Spoiler. Ne? Okay, aus meiner Sicht war es gutes Popcorn-Kino. Ja. Auch als, wenn man überhaupt keine Ahnung von Captain America hat, kommt man viel Spaß an dem Film haben, weil da man viele Action-Szenen drin, da wird geballert. Captain America hat mit seinem Schild einfach mal alle verprügelt. Ja. Mhm. Also die Leute vom Schild haben schon ganz schön eingesteckt. Ja, doch. Mhm. Hab ich aufgeräumt. Ja. Müsstest du sonst was sagen? Rede so weiter, weil ich komme gar nicht drauf. Okay, dann gehen wir mal rüber zu Max, weil wenn ich einmal wieder anfange zu reden, dann kommt keiner mehr zu Wort. Ist der Film zu Ende? Ja, dann ist der Podcast zu Ende. Wenn ich fertig bin mit Reden, ist der Podcast zu Ende. Hä? Dann ist der Podcast wirklich zu Ende, wenn ich fertig bin. So, Max, du bist dran. Ja gut, also mir hat der Film bedeutend besser gefallen als noch der erste Teil. Mhm. Und das lag meiner Meinung nach vor allen Dingen daran, dass Captain America jetzt einen neuen Gegenspieler hatte, der auch wirklich auf seinem Niveau war, auch mit ihm kämpfen konnte und ihm ebenbürtig war. Das war nämlich der Winter Soldier. Das fühlte im ersten Teil komplett so. Du hattest einen kurzen Kampf mit Red Skull. Und eigentlich am Ende nochmal so ganz eben, im ersten Teil fehlte ja so ein bisschen das Finale, ne? Ja, genau. Ja. Das hatten wir bemängelt. Da stehen die dann irgendwann auf diesen Gang da in der Halle und man denkt eigentlich, gleich gehen die aufeinander los und. Passiert gar nichts. Na, es passiert gar nichts. Ja. Ist ein neuer Charakter eingeführt worden, halt der Falcon. Ja, Sam Wilson in dem Fall. Ja, wie die den Charakter adaptiert haben, fand ich auch ganz interessant. Mhm. Mehr so auf Military-Look als Superheld. Hat mich sehr an die Marvel-Version des Charakters erinnert. Ultimate-Version des Charakters erinnert. Was auch absolut in das Universum passt. Sehr viele Charaktere aus Captain America-Universum drin, die man teilweise dann auch nicht erwartet hätte, dass sie ja noch drin sind. Was ich in dem Zusammenhang ganz cool fand, war das Batroc de Liber. Oh ja. Der war da drin. Ich habe mich so gefreut. Und was ich toll fand, wahrscheinlich ist es eher so die ultimative Version von Batroc de Liber. Und ich fand schön, dass sie ihn mit den Füßen haben kämpfen lassen. Mhm. Das war ein schöner Moment. Ich bin, glaube ich, auf meinem Sesselchen rumgehüpft und nicht zum letzten Mal in dem Film. Und habe mich wirklich auch drüber gefreut, dass die so einen Charakter einführen. Jedem anderen ist das egal, für jeden anderen ist das ein Terrorist irgendwo aus Algerien. Ja. Für mich war das Batroc de Liber. War auch nicht wirklich der Batroc aus den Comics dann. Natürlich nicht, es war eine Adaption. War eine Adaption. Batroc de Liber liebt, also hüpft halt ein bisschen mehr und hat ein lila Kostüm an und ein Goatee und ist alles ein bisschen cheesiger. Und aber red du mal weiter. Was ich nicht erwartet hätte, wäre, dass Batroc fordert dann ja auch irgendwie Captain America auf, sein Schild wegzulegen und ihn dann ehrenhaft zu bekämpfen. Und das hat mich ein bisschen gewundert, dass Captain America das gemacht hat. Es war zum einen ist er natürlich ein bisschen old-fashioned, aber zum anderen ging es ja da ja auch um die Geiseln. Ja, aber ich meine... Der war ja auf dem Einsatz. Was ja nicht gemacht wurde, war, Batroc wurde ja jetzt ja nicht als Superschurke in dem Sinne porträtiert, sondern oder gezeigt, sondern eigentlich wirklich als Terrorist, als Pirat, wenn man so möchte. Und insofern war es jetzt auch nicht nötig, ihm jetzt so einen Superschurken Auftritt zu geben. Ich meine, dass Captain America so als Übermensch oder Supersoldat natürlich schon mal bessere Voraussetzungen hat, so einen Kampf Mann gegen Mann zu gewinnen, ist klar. Mhm. Also der Ausgang des Kampfes war im Prinzip in dem Moment klar, wo er das Schild weggeworfen hat. Das war so ungefähr die Szene damals bei Riddick, wo er diesen Dosenöffner auf den Stein gelegt hat. So eine Szene war das fast. Ja, aber sonst wirklich etwas mängeln kann ich an dem Film eigentlich nicht. Ich überlege gerade nach irgendetwas Negativen. Mhm. Und da gibt es nicht wirklich viel. Wo einige sich ein bisschen betrogen gefühlt haben, war, glaube ich, als Nick Fury nachher wieder auftaucht. Weil, ja, ich meine, damit war zu rechnen. Das war jetzt nichts Überraschendes. Ja. Das ist ein Hollywood-Film. Da gibt es dann diesen Twist und... Ich habe wieder einen guten Ansatz, weil der Leiter von S.H.I.E.L.D., der dann tatsächlich mit Hydra zusammen steckt, wie sich später im Film herausstellt. Ich hatte erst wirklich erwartet, dass das entweder irgendwie ein Roboter von Armin Sola oder so ist oder der Red Skull selber. Mhm. Weil in den Comics gab es, glaube ich, den Moment, dass Red Skull jahrelang irgendwie die amerikanische Regierung infiltriert hatte und irgendwann sieht man ihn nur so eine Flaschmaske abziehen und dann ist darunter der Red Skull. Und im gleichen Moment hatte man auch in Avengers Earth Mightiest Heroes, die Zeichentrickserie, die ich dann auch wirklich ganz geguckt habe. Und das war halt auch genau in dem Arc, wo der Winter Soldier dann auch da zum ersten Mal aufgetreten ist. Und ich hätte mich noch so gefreut, wenn es das wirklich gegeben hätte, weil so als Antagonisten fand ich ihn jetzt auch nicht so. Es war Robert Redford, der Pferdeflüsterer. Ja, ich mach mir gerne fast die Hosen. Es geht ja gar nicht um Ehrfurcht. Ich meine, Robert Redford ist ein alter, klassischer, toller Schauspieler. Ja. Der hat viele tolle Filme gedreht wie... Und Pferdeflüsterer. Und außerdem... und nicht zu vergessen, keine Ahnung, was er noch für Filme gedreht hat. Ja, seine schauspielerische Leistung war... Okay. Wahrscheinlich, ja, bestimmt okay. Vielleicht sogar richtig gut. Vielleicht braucht man auch wirklich nicht so einen bombastischen Schurken, weil man hatte ja schon den Winter Soldier und das Thema dieses ganzen Films war ja praktisch, wie weit kannst du gehen, darfst du gehen, um wem die Sicherheit du, des Staates zu gewährleisten. Wem darfst du vertrauen, wem nicht. Ne? Ja. Dieser ganze Spionagekram, den man mittlerweile auch so mit E-Mails durchlesen und hacken und Whistleblower und so auch so ein bisschen niemand, mit. Niemand liest deine E-Mails. Nein, überhaupt Nein. nicht. Aber niemand liest auch nicht deine E-Mails, sagen wir es mal so. Ja, ich kann mich dir im Großen und Ganzen so anschließen. Ich fand den Film in weiten Teilen wirklich grandios. Es hatte... Also, was ich im ersten Teil so ein bisschen bemängelt habe, es war wenig Comic. Mhm. Dafür war es eher ein Kriegsfilm. Dafür traut man sich inzwischen in den Marvel-Filmen auch weitaus mehr auf diesen Comic-Bezug einzugehen. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, wir haben jetzt hier auch Figuren und Charaktere in dem Film, die jetzt so der normale Hollywood-Fan, der normale Kinobesucher jetzt vielleicht ohne weiteres nicht akzeptieren könnte. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf, auf wer das ungefähr sein könnte in dem Film. Ich fand es auch gut, dass sie Captain America aus dem Film in weiten Teilen rausgenommen haben. Diese Szene mit dem Attentat auf Nick Fury, die war grandios. Und ich glaube, da wollte man Samuel L. Jackson nochmal so ordentlich verheizen, solange man ihn hat. Weil der ist ja jetzt auch nicht gerade der Jüngste. Samuel L. Jackson ist einfach wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Nicht nur seit Motherfucking Snakes und Motherfucking Brain, sondern auch schon seit Pulp Fiction, was so mit einer seiner ersten wirklich großen Filme waren, oder mein Gott, der ist in Star Wars. Was ich nochmal so einen ganz lustigen, ich habe gerade noch über den Pferdeflüsterer gelästert, so diese erste Begegnung von Robert Redford und Scarlett Johansson dann, ne? So, ich glaube, der Pferdeflüsterer war ja auch so der erste große Film für Scarlett Johansson, und die beiden dann wieder so in einem Bild zu sehen, ich denke so, wow, wo ist das Pferd? Wo ist die Ranch? Wo sind die Cowboy-Hüte? War schon ziemlich cool. Und ich glaube, vor ein paar Jahren wäre der Film so nicht erschienen, weil die Marvel-Filme, die sehr nah an den Comics waren, hatten auch nicht unbedingt den großen Erfolg. So der zweite Hulk-Film, Incredible Hulk, wo du dann am Ende diesen heftigen Monsterkampf hast, so also Hulk gegen Abomination. Abomination. Keine Ahnung. Wo das eigentlich hattest, was einfach zu viel war für den normalen Kinogänger, glaube ich, so diesen Monsterkampf am Ende. So Militär gegen Monster war man gewöhnt seit Godzilla. Tobi schüttelt den Kopf. Ja, ich fand, obwohl ich nicht wusste, was es ist, war nicht gut, war mal wieder so, war ein Gegner auf, was heißt Hulks Niveau? Niemand hat Hulks Niveau. Man kann einem Hulk als richtigen, ernstzunehmenden Gegner eigentlich nur einen anderen Hulk entgegensetzen, da hast du schon recht. Nur, wie soll ich das sagen? Das Ende vom ersten Hulk-Film, was so total drüber war, wo er dann gegen seinen Vater kämpft, der dieser Elementgott wird. Erst ist er irgendwie dieses Steinmonster, dann ist er der ganze See, dann wird er das Wetter, so, ne? Wo du einfach denkst, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel. Und dann im zweiten Film so diesen Monsterkampf. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das für den normalen Kinozuschauer noch zu früh war und zu viel. Und jetzt seitdem man den Avengers-Film gesehen hat, auch damit leben kann, dass da irgendwo über New York ein großes Dimensionstor ist, wo die Aliens als Bienenschwarm rausfliegen, große Alienschlangen durch die Luft fliegen. So man, ich glaube, der Kinozuschauer ist schon mehr gewöhnt als damals Ende der 2000er mit dem Hulk-Film. Ich fand die Beziehung Captain America und Black Widow sehr schön. Mhm. Black Widow hat endlich auch eine größere Rolle bekommen als in allen vorherigen Filmen. Ich meine, sie ist ja so ein bisschen Beiwerk gewesen in Iron Man 2. Dann war sie im Avengers-Film, ja, war sie auch dabei. Zum ersten Mal ist sie also tatsächlich ein wichtiger Charakter, Supporting-Charakter. Womit ich noch gerechnet hätte, und jetzt Achtung, Spoiler, ist, dass sie auch noch irgendwie damit in dieser Verschwörung drinsteckt. Mhm. Man weiß auch noch nicht alles über den Charakter. Da wird sicherlich noch mal mehr einiges zum Vorschein kommen. Ich glaube nicht, dass sie zu der Verschwörung gehört. Ich habe auch einen Grund. Er hat, sag schon, sie hat ja für Nick Fury die ganzen Daten von dem Shield-Schiff auf diesen USB-Stick geholt und hat mit Captain America auch, also Captain America dazu verholfen, diesen Stick lesen zu können. Ja. Wie? Gehe ich nicht weiter darauf ein, weil sonst wäre ein Spoiler. Okay. Was wollte ich nur gesagt haben? Obwohl traditionell ist Black Widow, meine ich schon, irgendwie so ein Charakter, der öfters mal seine eigenen Motive hat und im Ultimate-Universum, wenn ich, ich das einfach mal so spoilern darf. Nein. Ja, mach doch. Wenn du fragst, sag ich immer nein. Das müsstest du eigentlich inzwischen wissen. Nein. Nein. Nein, sag das. Ja, im Ultimate-Universum verrät sich später auch wirklich ganz eiskalt das Team. Ja. Da könnte es so... Muss nicht wirklich sein, dass sie am Ende auf der Seite der Gegner steht, aber irgendwas so etwas ist vielleicht doch zu erwarten von ihr. Aber ich meine, du sagst ja selber immer wieder, das Ultimate-Universum ist gefüllt mit Arschlöchern. Ne? Warum sollte Black Widow da eine Ausnahme sein? Das ist mal ganz ehrlich. Stimmt. Das habe ich auch nicht gesagt. Und was mir gerade aufgefallen ist, Hawkeye fehlt im Film. Findest du? Also, während ich den Film geguckt habe, hat er mir nicht gefehlt, aber ich frage mich, wo er während des Films war. Weil da gab es auch keine Anspielung irgendwie nochmal auf den. Also er gehört ja auch ziemlich eng zu diesem Kreis da von S.H.I.E.L.D. Er ist ja glaube ich, in Thor ist ein S.H.I.E.L.D.-Agent. Ja. Hat er einen Auftritt dann auch als Agent Barton. Mhm. Heißt er dann, glaube ich, dann, ne? Ja. Cliff Barton. Und in Avengers ist er ja auch ein S.H.I.E.L.D.-Agent. Mhm, genau. Vielleicht, also ich hätte eigentlich, also der hätte da wirklich gestört, meiner Meinung nach. Er hätte keinen Platz gehabt. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, der hätte da, also zusammen, alleine mit dieser starken Paarung, Black Widow, Captain America zusammen, das hätte nicht mehr gepasst, das wäre ja, zu viel gewesen. Vielleicht, wenn die den nächsten Marvel-Film rausbringen, kommt einfach raus, dass er sich nach der Sache mit der Alien-Invasion beurlaubt hat. Weil Tony Stark hatte ja dadurch auch ein ziemlich starkes Trauma. Ja, sieht man ja was, in Iron Man 3, ne? Was wirklich cool wäre, ist, wenn die auch zu Iron Man 3 einen Kurzfilm über Hawkeye machen würden. Wer hatte da einfach nur eine Wurzelzahnbehandlung? Das weiß man ja nicht. Ja, eben. Ja, man weiß es nicht. Aber Jetzt Urlaub in Sherwood Forest. Gegen den Sheriff von Nottingham. Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich nochmal eine Verbindung zu der aktuellen Hawkeye-Comic-Serie darstellen, weil da sieht man ihn ja auch privat und alles. Und vielleicht wäre da nochmal ein Kurzfilm ganz interessant. Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem, weil der Charakter in den Comics ja auch zu Recht sehr beliebt ist. Also ich muss mir die Comics auch nochmal besorgen, weil die werden ja von Kritikern und von Lesern gleichermaßen gelobt. Ich fand den Film jetzt nicht so unterhaltsam. Insgesamt war wahnsinnig unterhaltsam, war wahnsinnig spannend, auch wirklich atemberaubend. Ich gehe auch gleich zum einen kleinen kurzen Spoiler-Part auch nochmal auf meinen Lieblingsspoiler ein. Was daraus vielleicht nochmal kommen könnte. Ich fand den Film nicht so ganz rund wie den zweiten Thor-Film. Der hat die gleichen lustigen Einschübe gehabt wie die bisherigen Marvel-Filme, wo dann einfach so auch diese Szene so mit dem Auto, dieser Ton, den die Marvel-Filme einfach seit ein paar Jahren haben, das hat ja auch ganz gut rübergebracht. Aber so dieses mich durchweg von der ersten bis zur letzten Szene wirklich unterhalten, wie es Thor 2 hat, hat mich Captain America jetzt nicht. Also er hatte ein, zwei Längen. Also auch dieses ewige Hin und Her hinterher mit den Vertretern von den Vereinten Nationen. War das die NATO, UN? Es war dieser komische Sicherheitsrat. Ich weiß selber nicht, wie er heißt, aber genau. Kein real existierende Organisation. Ja, ist doch vollkommen egal. Auf jeden Fall dieser Sicherheitsrat. UN in Amerika? Ja. Das sind doch die United Nations of America, oder? Tschüss. Wenn du Tschüss machst, lass ich dich nicht mehr rein. Tschüss. Lass mich nicht mehr rein. Raus. Jetzt musstest du das Fenster. Aber ich fand den gut, also ich habe Spaß gehabt ohne Ende. Wollen wir jetzt in den Spoiler-Part rüber gehen, in den gnadenlosen Spoiler-Part? Ja, können wir gerne. Ja. Excuse me, Spoiler Alert. Weil, also den Spoiler muss ich einfach loslassen. Es gab Spekulationen, weil wenn man sich den ersten Captain America Film anguckt, die erste Szene, wo Arnim Sola und der Red Skull eben in dem Labor sind, da guckt Sola durch so eine große Lupe. Das sieht im Prinzip aus, als würde er durch den Bildschirm durchgucken. Und viele Leute haben spekuliert, ja, taucht er im zweiten Teil auf oder nicht? Er tut es. Man sieht ein riesiges, altes, altmodisches Rechenzentrum mit Bandlaufwerken und weiß der Geier was. Und dann geht ein Bildschirm an und man hat das Gesicht von Toby Jones und Toby Jones, einem renommierten britischen Schauspieler. der auch schon in Doctor Who mitgespielt hat. Ich habe mich schon gefreut, als die Rechner anspringen und das Gesicht erschien und dann so die Rückblende auf den ersten Teil. Und ich glaube, du hast mich so angestupst, weil ich so auf den Sitz gehüpft bin oder so vor Freude. Du hast dann alle 8 Kinobesucher unterhalten. Das Kino war witziger, wir sind am Premierentag da gewesen, am Donnerstag. Das Kino war leer, ne? Sag ich doch, 8 Leute waren da. Ja, so nach und neben uns, ne? Ja, außer uns waren es, glaube ich, noch 8. Ja, ja, also 2 Leute hinter uns, dann Maxi war ja auch noch da. Das war auch es sind 6 Leute hinter uns. 2 genau hinter uns und dann... Ich habe keine 2, also ganz ehrlich, ich habe keine 2 Sitze gebraucht. Aber das möchte ich jetzt mehr mal ehrlich, also nein. Hinter uns saßen 2 Leute, du hattest 3 Sitze. Und dann saß da hinten noch ein Pärchen und nochmal 2 Leute. Und die Leute unten, ganz unten in der Reihe. Ja, da ist auch noch welche. 4. Dann ist es. Ist doch vollkommen egal, das Kino war fast leer. Jedenfalls habe ich mich richtig gefreut. Vor allem, weil es dann ja auch in der Szene so war, dass dann der USB-Stick da reingestopft wurde und dann das ganze Ding hochgefahren ist. Und im Endeffekt gab es eine große Explosion. Das ganze Rechenzentrum ist hochgegangen. Aber wer sagt denn nicht, dass sich Anim Sola nicht auf den USB-Stick geladen hat? Und unter Umständen haben wir eine Chance, dass er tatsächlich in einem der nächsten Filme mit seinem Roboterkörper, mit dem Gesicht auf der Brust, dann tatsächlich nochmal auftaucht. Und das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Weil das wirklich genau der Punkt ist, wo das Marvel-Universum in dieses Comichafte rübergeht. Ja. Das war so auch der Moment im Punisher-Film, im ersten, wo dann plötzlich der Russe kam, mit seinem weiß-rot geringelten Pullover, ja, und einfach durch die Wände rannte, wo ich dachte, wow, die kommen gerade in der Comic-Vorlage sehr, sehr nah. So, und die können das jetzt machen, weil die Leute eben durch die letzten Filme sehr, sehr stark an diese Comic-Realitäten, durch die Monster, durch die Science-Fiction-Elemente und so weiter und so fort, sehr stark dran gewöhnt sind. Am Ende hatte ich noch gelesen in einem Forum und ich habe gar nicht gemerkt, dass das auch noch dieser Charakter aus dem Comic sein soll. Welcher? Crossbone, der Söldner da mit dem schwarzen Oberteil, gegen den Falcon auch später kämpft. Ich habe mir die ganze Das war Crossbone. Okay, cool. Am Ende des Filmes, war er doch so schwer verbrannt, ne? Ja. Ich schätze mal, dann wird er im dritten Teil oder so auch wieder auftreten. Und dann mit der Maske. Ja, das wäre so toll. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich bin gespannt, wie Guardians of the Galaxy bei den Leuten ankommt, wenn du da so einen großen, einsilbrigen Baum hast oder einen kleinen, knurrenden Waschbären. Ob das bei den Leuten genauso gut ankommt. Aber ich glaube, was den Trailer angeht, waren wir da alle sehr begeistert von, oder? Oh ja. Das ist der Typ mit seiner obszönen Geste. Mit seiner obszönen Geste. So, großartiger Trailer. Ich freue mich dermaßen auf den Guardians of the Galaxy Film später. Ja, weil er gerade einen Gestikwitz gemacht. Ja, es ist in der Podcast jetzt nicht so besonders hilfreich. Aber gut. Möchte sonst noch irgendwer noch spoilern, was sagen zu dem Film? Wir gehen ins Outro. So. Wir haben... Ich kürze das einfach ab. Wir haben kein Feedback bekommen. Ihr könnt uns mal. So. Nein! Das ist ja auch ein bisschen extrem gewesen. Entschuldigung. Nein, wir haben leider wieder kein Feedback bekommen. Tobi, wie kann man uns Feedback geben? Entweder auf Twitter @nerdnerdnerd_de, bei @.net @nerdnerdnerd. Die E-Mail-Adresse wäre nerdnerdnerd.podcast@googlemail.com. Nein, Gmail. Gmail. Gmail. Boah, sind wir so voll 50 Cent Gmail. Gmail. Gmail. Was? Oder hinterlasst einen Kommentar auf nerd.blog.sport.en. EU. Nochmal. Das ist Ehrgeiz. Oder hinterlasst einen Kommentar auf nerd.blog.sport.eu. Richtig. Ja. Und nicht nerd.blotsch. Das macht er mich auch immer. Dieser Name ist gefährlich. So, und dann gehen wir noch. Wir fahren nach Splotsch. Theo, wir fahren nach Blotsch. Oh, ist das schön. Nerd.blotsch. So, und was Tobi jetzt noch nicht weiß, weil ich weiß nicht, ob er die Sendung schon so weit gehört hat, wir haben am Ende der Sendung immer noch eine kleine Rubrik. Auf welchen Comic freuen wir uns in der Zukunft? Und weil du jetzt hier total unvorbereitet hier sitzt, möchte ich dich einfach mal total überfallen und sagen, auf welchen Comic, den du in der nächsten Zeit lesen wirst, freust du dich am allermeisten? Deadpool killt Deadpool. Deadpool killt Deadpool? Ja, das ist eine Sache, wo ich mich sehr freuen möchte. Ja. Möchtest du dich irgendwann darüber freuen? Nochmal. Nein, ich würde mich tierisch darauf freuen. Weil ich finde Deadpool, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so eine große Ahnung von dem ganzen Marvel und DC-Helden. Ich meine, ich kenne einige, aber Deadpool ist halt ein Charakter, der mich sehr interessiert. Ja. Und gerade weil er so hinterher ist, von wegen irgendwie nochmal so einen Sinn dahinter zu kriegen, denke ich mal, wird das sehr spannend. Was ist denn damit? Willst du das nicht auch noch lesen? Achso, ja, ich meine, das ist jetzt was rauskommen wird. Ich fange jetzt gerade an, mich in dieses ganze Deadpool killt deine Mutter reinzuarbeiten. Deswegen habe ich mir jetzt auch extra bestellt. Deadpool Killustrated und Deadpool Killed the Marvel Universe. Es tut mir sehr leid, das war ein... Den Comic möchte ich lesen. Deadpool killt deine Mutter. Deine Mutter ist voll wert. Deine Mutter... Deadpool, deine Mutter killt. Deadpool ist so fett. So, Deadpool killt jeden, der deinen Notarwitz macht. Das ist was wie der Typ, der bei uns vor der Tür steht, der Spoiler, der jeden, der Leute spoilert, gnadenlos killt. Du weißt schon, dass du gerade für den Sendungstitel gesorgt hast, ne? Ja. Deadpool killt deine Mutter. Ja. Das war schön. Jahrelange Vorbereitung halt von... Ich spreche auch, was ich denke. Deadpool killt deine Mutter. Das war schön. So, Max, willst du weitermachen? Auf welches Comic freust du dich? Ja, genau. Ich freue mich einmal auf Shazam and the Monster Society of Evil von Jeff Smith. Das war der Autor von Bone, ne? Ja, richtig. Autor und Zeichner von Bone. Der meiner Meinung nach am weitesten überschätzte Zeichner aller Zeiten, weil der am Ende... Ich meine, Bone ist toll, keine Frage, aber es ist jetzt nicht irgendwie so toll. Ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, du wirst es mir dann ja mal ausleihen, hoffentlich. Ja, das wirst du. Wir werden sehen. Denk dran, dass das Paket zu mir geliefert wird. Das heißt, ich habe das Heft in jedem Fall zuerst. Ja, du musst mir es... Naja, egal. Bezahlt hast du schon. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt auf seinen Ansatz. Ist es denn auch von ihm geschrieben? Ja. Das geschrieben und gezeichnet von Jeff. Okay, ja, interessant ist es. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Spielt auch in keiner vorigen Shazam-Continuity. Das ist sein eigenes Universum. Völlig. Aber es heißt ja The Monster Society of Evil. So hieß ja auch damals der erste Story-Arc bei Wiz Comics. Hat das damit irgendwas zu tun? Ja, halt diese Monster Society of Evil taucht wieder auf. Ich hoffe auch diesmal tatsächlich im Team, weil damals in den alten Comic... Man sagt immer, die Monster Society of Evil wäre das erste Superschurken-Team gewesen. Nee. Aber in den alten Comic greifen die Captain Marvel immer einzeln an. Ich glaube, in diesem Comic ist es auch wirklich die Marvel Family gegen diesen Zusammenschluss von Superschurken. Die ersten Comics von früher kann man sich übrigens auch nicht im Digital Comics Museum runterladen. Nein. Sollte man nicht tun. Nein, das ist moralisch verwerflich. Richtig, weil sie gemeinfrei. Public Domain, Entschuldigung. So. Das zum Haare aufreißen. Kann ich nicht mitmachen. Dann gibt es noch einen zweiten Comic, das ist die erste Ausgabe von Loki, Agent of Asgard von All Ewing und gezeichnet hat Jenny Friesen. Ich weiß noch nicht wirklich, wie gut der Comic am Ende wirklich ist. Ich habe ein paar Ausschnitte hier und da mal aufgeschnappt. Ja. Es sieht besser aus, als ich es mir vorgestellt habe. Weil als ich zum ersten Mal Loki, Agent of Asgard gesehen habe, habe ich mir ein bisschen an den Kopf gegriffen, weil es halt so offensichtlich darauf abzielt, den Tom Hiddleston... Ja, natürlich. Loki zu kopieren. Und das fand ich schon ein bisschen zu sehr in your face und zu offensichtlich, dass sie auf diese Zielgruppe abziehen. Ich habe mir eine ganze Menge aufgeschrieben, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ich fange einfach mal oben an. Bestellt habe ich mir bereits SpongeBob Comics ab, Ausgabe 32. Und zwar wird da eine Storyline sein, eine größer angelegte Geschichte, ich glaube 5 Hefte von Jerry Ordway über Meerjungfrau-Mann. Oh. Das könnte sehr spannend werden, wahrscheinlich ein 5 Hefte lang andauernder Spoof auf Aquaman. Ich habe schon Bilder gesehen, wo Meerjungfrau-Mann dann auf einem Seepferdchen reitet. Das heißt, man weiß ungefähr auch, in welche Richtung das geht. Dauert, ich glaube, dann bis 2, 3, 4, 5, 6, irgendwo bis 36 irgendwo. SpongeBob-Comics sollte man tatsächlich auch lesen, die sind nicht übel. Weil da eben auch so Leute wie Chuck Dixon gelegentlich für schreiben. Gail Simone ist gelegentlich dabei. Ramona Fraiden zeichnet relativ häufig Geschichten. Ramona Fraiden kennst du auch? Aus? Ja. Welchen Zeichner hast du immer vergessen, der den Helden immer zeichnet, den du nicht kennst? Das ist mies. Das ist fast schon ein Meme bei uns. Oh, scheiße, nein, ich weiß es nicht. Also, was zeichnet Kyle Baker? Carl Baker zeichnet, Captain Carrot and his amazing Zuko. Das war's. Nein. Christian hat den Zonk. Nein, das war's Scott Shaw. Knapp daneben. Kyle Baker hat was gezeichnet. In der letzten Sendung hatten wir das noch. Ja, das Max, du kannst es! Du schaffst es! Oh Mann! So, Kyle Baker zeichnete. Kyle Baker hat einen Eisner honorierten Run von Plastic Man gezeichnet. Ah, fuck! Und Ramona Fraiden hat in den 70er Jahren Plastic Man gezeichnet. Das wusste ich jetzt echt nicht. Nein, aber du hättest drauf kommen können, wenn du dich erinnert hättest, wer Kyle Baker war. Das geht schon drei Sendungen so. Also das ist scheinbar so. Erinnerung. Ja, deine Erinnerung, alles kein Problem. Dann freue ich mich als nächstes auf ein Event, der Mitte des Jahres bei IDW stattfinden wird. Und zwar heißt das Ganze Super Secret Crisis War. Ah. Und das ist ein Zusammenschluss aller Cartoon Network Properties, die IW so hat, so Powerpuff Girls, Ben 10, Ed and Eddie, Dexter's Labor, und das ist im Prinzip auch so eine Art Multiverse Crossover mit allen möglichen Leuten. Dann trifft dann Mojo Jojo auf Mandrake und so weiter und so fort. Das kann ein großer Spaß werden oder komplett bescheuert. Wer weiß das schon? Dann freue ich mich, das kommt glaube ich im nächsten Monat, wir sind im April, nächsten Monat. Red Hood and the Outlaws Nummer 31. Und so sehr, wie ich auch auf dieser Serie immer rumhacke und auch zu Recht rumhacke, Red Hood und seine Kumpels kämpfen gegen Lobo. Und zwar gegen den alten Lobo. Ja. Das könnte also nochmal interessant werden. Machen sie nur ein Heft lang wahrscheinlich, um das besser zu verkaufen. Keine Ahnung. Ja. Dann freue ich mich ganz, ganz großartig über Superman, gezeichnet von John Romita Jr. Mhm. Das wird ein großes, großes Ereignis, weil John Romita Jr. einfach wirklich ein toller Zeichner ist. Und dass der jetzt auch mal Superman zeichnet, ist wirklich was Großartiges. Nicht jeder mag den Stil, er ist kantig. Du hattest da neulich mal Kontakt mit ja. Kick-Ass, hatten wir ja geguckt. Ne? Da war ja auch ein großes Making-of zusammen mit Mark Miller und John Ruther Jr. mit da drauf. Ich bin gespannt auf seine Interpretation. Und dann noch zum Schluss, und das sollte eigentlich klar sein, dass ich mich darauf freue, im Juni geht eine neue Serie los bei DC, und das ist Infinity Man and the Forever People. Also eine neue Ongoing mit den Forever People aus Jack Kirby's Fourth World. Oh, das ist ziemlich geil. Das kann ziemlich geil werden, ist geschrieben von Keith Giffen und Dan DiDio und gezeichnet dann eben von den beiden plus Scott Koblish. Ist die gleiche Besetzung wie damals bei OMAC. Mhm. Die haben zu Anfang der New 52 eben OMAC schon gemacht, haben da angefangen, Fourth World Elemente mit reinzubringen, das leider nie zu Ende erzählen können, was ich sehr schade finde. Und jetzt versuchen sie halt eben dieses Fourth World Universum wieder zwei Jahre später nochmal wieder einzubringen. Ich hoffe, dass es ein bisschen länger dauert als 8 Hefte. Das erste Cover haben sie gezeigt. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass man Sarah-Fan zu einem Mädchen gemacht hat, weil er sieht, oder er oder sie, diese Figur, sieht sehr weiblich aus, hat eine sehr weibliche Gesichtszüge. Wäre aber auch nicht so schlimm, ein weiteres Mädchen in dem Team zu haben. Und Big Bear hat nicht seinen Haarkranz. Oh. Er ist halt ein bisschen jugendlicher dargestellt. Also genau, das ist der Charakter da auf dem Jack Kirby-Band. Ja, kenn ich. Ist aber auch nur das erste Cover. Kann sein, dass die Figuren im Comic selber noch ein bisschen anders aussehen. Vielleicht wollte man sie jugendlicher machen, als sie eigentlich sind, weil die Forever People waren ja jetzt nicht unbedingt Jugendliche, sondern nur junge Götter. Die Frage ist auch, wie viel Darkseid ist drin, wie viel Fourth World, wie viel New Genesis. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das geht ab Juni dann, beziehungsweise jetzt ab April, wenn der Katalog kommt. Geht das auch bei mir ins Abo, da freue ich mich sehr drauf, wow, weil ich Keith Giffen und Dan DiDio und Scott Koblish als Team sehr gerne mag. Dan DiDio ist kein schlechter Autor. Keith Giffen hat ja, wie wir uns heute nochmal drüber unterhalten haben, manchmal so seine schwachen Phasen und mal seine starken Phasen. Ich hoffe, dass er, was Fourth World angeht, ein bisschen ein paar Kohlen drauflegt. Also da bin ich auch jetzt gespannt drauf. Ja, du kannst bei mir mitlesen, wie so oft. Juhu! Gut. Russigig. Möchte noch jemand was sagen? Sonst ich freue mich einfach generell auf, wie ich an die Comics rantreten werde. Ich meine, ich habe ja ein bisschen was gelesen, hatte ich ja so eine Pause, blöderweise. Und ich freue mich auf das Ganze. Aufs Comic-Lesen grundsätzlich. Und fängst auf, jetzt, fängst auf das komplette Grund, so dass ich aus bei was mitbekomme, für mich zwar mehr ums Marvel-Universum kümmern. Ich glaube, das liegt auch daran an meinem Alter, weil ich bin mit den ganzen Comic-Serien über die ganzen Marvel-Helden, sowas wie Hulk, Iron Man, X-Men, Spider-Man. Ja. Die ganzen Comic-Serien habe ich damals ja schon als kleiner Knabe gesehen. Weil ach, im Fernsehen, die Serie meinst du jetzt? Ja, weil wir hatten damals dieses, damals ist ja noch Premiere. Ja. Und er lief auf Fox, hieß der? Fox mit, Kids? Mit F-O-X hieß der, ja. Also so wie das geschrieben, dann liefen samstags morgens halt von 7 bis 12 durchgehend dann diese klassischen Zeichentrickserien darüber. Ist das so ein Stück Kindheit für mich, obwohl ich 19 Jahre alt bin. Ja, schon okay. Finde ich das halt sehr spannend, aber ich möchte es hier auch nicht aus Acht lassen, weil ich die schon, auch das schon sehr interessant finde. Okay. Mal gucken, wie ich das dann. Ja, das kriegen wir schon, wir kriegen die schon wieder zum Comic lesen, kein Problem. Ja, meine, ich meine, habe auch viel. Ja, du hast den ganzen, auf deine Sachen. Du hast meinen Comic-Schrank noch vor dir. Und ich habe noch meinen eigenen vor mir. Ich habe deine eigene von 2 Jahren, die Comics, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich glaube, ich habe immer noch. Wie ist das jetzt? Also Siege? Das Siege hast du noch von mir da? Ja, das habe ich. Ich glaube, ich habe 3 Seiten gelesen und das. Und dann, ungefähr 4 Seiten. Und dann traurig weggelegt und so. Ja. Okay. Und ich musste mir dann nochmal House of M ausschlagen, das ist wirklich übel schick. Das war jetzt vorerst die letzte Sendung Nerd, Nerd, Nerd vor der Sommerpause. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass ihr jetzt in den nächsten Monaten keine Sendung bekommt, weil wir haben ordentlich vorproduziert, ne Max? Oh ja, das stimmt. Das ist richtig viel, Material noch, was in den nächsten Monaten kommt. Ich denke, dass die erste neue Sendung im August erscheinen wird, also die erste reguläre Nerd, Nerd, Nerd Sendung im August. Wir fahren aber, Max, da bist du auch noch dabei. Ja, genau. Wir fahren im Anfang Mai zum Gratis. 10. 10. Mai, genau. 10. Mai. Einen Tag nach meinem Geburtstag. Nein, konnte ich mir das merken. Also mein Geburtstag, ne? Nicht, dass wir da haben. Ist egal. Nein, ich konnte an deinem Geburtstag konnte ich dann halt den Gratis Comic Tag ablehnen. Ja, ich dachte, du hättest jetzt meinen Geburtstag und hattest gerade das Comic Tag. Okay. Wir kennen uns so lange, du weißt nicht mehr, wann ich gekommen. Ich glaube, den Comic-Gratis-Tag kenne ich länger als dich. Nein. Das ist nicht wahr. Glaube ich auch nicht. Du hast ein Verhältnis mit dem Gratis-Comic-Tag. Ich kenne den Gratis-Comic-Tag doch länger als dich. Ich bin schon einige Jahre in unserem heimischen Comic-Planet und da auch als Nicht-Comic-Leser durfte ich mir immer welche aussuchen. Ja. Also kenne ich das länger als dich. Richtig. Darf ich dann meine Sendung weitermachen? Ja. So. Also wir fahren Anfang Mai mit allem Mann noch auf Tour. Wie wir es im letzten Jahr auch schon gemacht haben. Letztes Jahr haben wir es ja nicht verwerten können. Diesmal machen wir einen Podcast davon. Mhm. Und danach gibt es dann Konserven und Specials, die wir schon vorproduziert haben. Da gibt es noch etliches Material, also keine Sorge. Ihr habt trotzdem noch genug Nerd, Nerd, Nerd. In der Zeit, im August geht es dann weiter. Wir wissen noch nicht ganz genau, in welcher Besetzung das genau stattfinden wird und auch noch nicht in welcher Art und Weise die Sendung dann ist. Also wir werden den Sommer nutzen und Nerd, Nerd, Nerd ordentlich aufräumen, umräumen und umgestalten. Es kann also alles Mögliche passieren. Ich denke, dass Tobi dann auch häufiger in regulären Sendungen auftritt, wenn du Bock hast. Würde ich mir das auf jeden Fall sehr wünschen, dass du öfter dabei bist. Das hat heute sehr, sehr schön geklappt. Und was auch passieren wird, wir werden das Angebot an verschiedenen Formaten bei Nerd, Nerd, Nerd nochmal erweitern. Wahrscheinlich wird es diesen Sommer bestimmt, also 2 weitere Formate garantiert geben, aber das auch mit unterschiedlicher Besetzung, was ungeachtet dessen ohne Pause weitergehen wird, zumindest bis Mai, und dann müssen wir mal gucken, ist Herz der Würfel. Mhm. Da werden wir weiter produzieren und wahrscheinlich ohne Lücke weiter auch veröffentlichen, und wenn wir es jetzt mit Cthulhu noch nicht ganz schaffen, dann machen wir halt zur Not noch zwischendurch was anderes. Ja, oder? Mal sehen. Ihr werdet in den nächsten Monaten, auch wenn ihr es nicht... Es erscheint ja sowieso, ihr müsst es euch nur anhören. So. Ja. Und dann würde ich einfach mal sagen, war das unsere April-Sendung. März ist ja ausgefallen bei uns, mehr oder weniger. Würde ich sagen, bis Mai. Bis zum Gratis-Comic-Tag. Ja, bis zum Gratis-Comic-Tag, sag ich dann auch. Tobi? Tschüss! Tschüss! Jetzt kommt Musik. Hier, bitte Musik einsetzen. Du hast uns gerade voll verarscht. Du hast Musik und ich Katzengejammer. Das ist gemein. Ich könnte mal foltern. Das ist schlimmer als Waterboarding, oder? Ja, so. Your hand always feels so good in mine. We're dilly-dally, no way, baby, here we're losing time. Bombs and bullets are just part of the scenes. And at the end, your time is written like you got a disease. So let's split before you're ending up in the freezer. They put you on the cover till they don't really need you. And then the hype gets out there and the book gets sold. Then they push you stage left before your story gets told. Oh, move, move, slide to the left. Move, move, slide to the right. Drink, drink, bottle of dark. Drink, drink, bottle of light. Move, move, slide to the left. Move, move, slide to the right. Drink, drink, bottle of red. Drink, drink, bottle of white. Yeah! No, I'm not crazy. Maybe I had a dream. No, you're not the victim, baby. I need you to save me. Let's make it the last scene. Move on to the big screen. And we're way too freaking needy to ever go mainstream. You are the love of my life. Hope you dig that. You say you got a lot of luggage. We can lift that. In no time, they'll be wanting us dead. No, I swear they'll have you wearing little more than a thread. Oh! Move, move, slide to the left. Move, move, slide to the right. Drink, drink, bottle of dark. Drink, drink, bottle of light. Move, move, slide to the left. Move, move, slide to the right. Drink, drink, bottle of red. Drink, drink, bottle of white. Yeah! Darkest alleys. She got her bag clutched close to her breast. She takes her keys, hands shaking badly. Chest tight like hallways. Ain't that always the way I see a damsel in distress? Princess, not in this one, but the next. And we wait with some bated breath for a cape crusader to steady save her from death. Yo, cause all I'm seeing is repetitive penmanship that's steady lacking in etiquette. The feminist aesthetic, it's strictly irrelevant. A treehouse no more with a no girls allowed sign hung in the front door. And she's surrounded by walls closing in. She's feeling trapped, forced into the poses, outfits that cut off her circulation, toes and fingers into fifths as she breaks through the fourth wall. Move, move, slide to the left. Move, move, slide to the right. Drink, drink, bottle of dark. Drink, drink, bottle of light. Move, move, slide to the left. Move, move, slide to the right. Drink, drink, bottle of red. Drink, drink, bottle of white. Yeah! Like John Cusack at his finest. We can leave these walls behind us. Skip the panels and get off of the page. We're not the first to do it, ladies. Just check out my boy Wade. It's screw what the fans say. They made it go this way. Jason Payne with the Joker with a crowbar to the brain. Start to feel like all our issues in our days are numbered. But I can promise we can find a new world that we can discover. So I'm on a brand new crusade. I'm about to prove there's more than life than the number you get paid. The number of stocks sold. You can't keep them on the shelf. You gotta bring entire armies. I can do this by myself, You're my Wonder Woman and my Power Girl. And if I had my druthers, I would tell the entire world. But first we gotta move away from this curse. Every day we live with danger, so how could this get worse, huh? Findest du meine Mundharmonika-Spiel nicht schön? Ich möchte jetzt nicht die Mundharmonika verletzen. Hätte ich auch lieb.